Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Gut, dann begrüße ich heute am 18.12.2012 um kurz vor 9:30 alle zur AGÖA-Sitzung in Nordrhein-Westfalen und biete mich an, mache Sitzungsleitung. Ich bin der Uwe. Hat da jemand was dagegen? Dann machen wir das so. Jetzt brauche ich ein paar Freiwillige, dann die das Protokoll schreiben. Ich mache. Ja. Das ist hervorragend. Wenn du mir einen Padlink gibst, helfe ich auch mit. So, dann werde ich mich da oben direkt jetzt zwar mit scrollen noch, aber mal ein bisschen raushalten. So, Anwesende bitte noch eintragen, die noch da sind. Wir haben Gäste da, sehe ich. Einer davon ist der Harry Hupp. Bevor wir dazu kommen, der wollte nämlich, glaube ich, mitmachen, gehen wir erstmal kurz in die Tagesordnung von heute. Hat da jeder mal drüber geguckt? Sind noch Punkte, die ihr noch dazu haben wollt? Sonst würde ich darum bitten, die quasi für heute zu genehmigen. Und frage einfach mal nach, hat da jemand was dagegen bei den Sachen, die so wie sie jetzt drin stehen, das zu genehmigen? Gut, dann machen wir das einfach so. Und wer dann noch was hätte jetzt im Laufe der Sitzung, was noch auftaucht, bitte dann ganz nach hinten dran stellen. Genehmigung des letzten Protokolls. Das ist hier drin, nicht direkt, glaube ich, mit dem Link. Das war, ich weiß nicht, welche Nummer das am Ende hatte. Vielleicht hat es jemand auch von letzter Woche nochmal direkt da. Ich hoffe, ihr habt es alle gelesen. Ich würde vorschlagen, das Protokoll von letzter Woche, so wie es da drin ist, zu genehmigen. Hat da jemand was dagegen? Jetzt habe ich den Holarius da kurz gesehen. War das ein nicht genehmigt? Nee, war ein No. Okay. Gut, dann halten wir das auch so fest. Protokoll ist genehmigt von letzter Woche. Wir haben einen Antrag auf Aufnahme. Genau, und da wollte ich jetzt zu kommen. Hier steht noch keine, aber ich hatte das eben gehört. Der Harry Hupp war das, glaube ich. Jetzt richtig. Ist es so, ich weiß nicht, ob du schon mal zugehört hast bei uns irgendwo oder schon, ich sag mal, in anderen Sitzungen. Bei uns ist so, wir würden uns freuen, wenn du dich kurz vorstellst, was du so gemacht hast, was du bei den Piraten machst. Und dann fragen wir mal kurz rum, ob da jemand was dagegen hat, dass du bei uns mitmachst. Das ist in der Regel nicht der Fall, dass da jemand was dagegen hat. Und dann würde ich mich freuen, wenn du ein paar Sachen zu dir sagen könntest. Ja, schönen Abend zusammen. Erstmal freue ich mich, bei euch sein zu können. Ich habe mich ein bisschen im Vorfeld informiert. Zu meiner Person. Ich bin 50 Jahre. Ich bin seit Mitte des Jahres bei den Piraten und zwar habe ich die Crew in Brühl im Rhein-Erft-Kreis gegründet. Ich habe Erfahrungen, was Presse betrifft oder Öffentlichkeitsarbeit, eigentlich mehr durch eine andere Organisation, weil ich bin Pressevertreter der Attac-Gruppe hier in Brühl seit geraumer Zeit. Politisch bin ich aktiv seit 3 Jahren, wie gesagt seit einem halben Jahr in der Piratenpartei. Alle anderen Informationen kann man problemlos aus dem Wiki sehen. Ja, das wäre jetzt in groben erstmal meine persönliche Vorstellung. Der Grund, warum ich in der Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit mit tätig sein will, ist schlicht und einfach der, dass ich medial sehr viel tätig bin, was Presse betrifft, für eine Bürgerinitiative, für einen Bürgerverein und natürlich für Attac. Und ich mich in dem Sinne auch in der Öffentlichkeitsarbeit der Piraten in Nordrhein-Westfalen engagieren will. Seit gestern bin ich Kreisverbands. Ne, Moment, jetzt muss ich mal überlegen. Also gestern war noch mal ein Mumble gewesen, wo wir eine Wahl hatten. Ich bin also Stellvertreter für den Kommunalbereich REG für NRW und sehe aber trotzdem die Öffentlichkeitsarbeit mit als ein Punkt für mich, tätig zu sein innerhalb der Piratenpartei. Das war es im Kurzen. Ja, hat jemand Fragen an den Harry? Sehe ich das richtig, dass du auch für die Landesliste kandidierst? Ja, das war eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Hintergrund der Sache ist der, die Euskirchner, sprich der Jean-Marc, hatten uns angeschrieben, weil wir ja mit im Wahlkreis 92 sind, ob wir Überlegungen gemacht haben wegen dem Direktkandidaten. Der Jannis und ich, wir hatten uns im Vorfeld mal darüber unterhalten und ich sagte zum Jannis, dass es eine große Chance ist, in dem Zeitraum der Bundestagswahlen medial aufzutreten und piratische Standpunkte nach draußen zu vertreten und wir sollten es auf jeden Fall nutzen. Daraufhin habe ich mich relativ früh schon als Direktkandidat gemeldet. Es hatte dann sehr lange gedauert, bis sich dann nochmal zwei Leute gemeldet haben. Wir haben am 12.01. eine Aufstellungsveranstaltung in Euskirchen, wozu natürlich alle eingeladen sind. Und dass ich letztendlich dann auf die Liste mich habe aufstellen lassen, war eigentlich mehr so eine Bitte der Euskirchener, weil sie gesagt haben, dass es sehr wichtig wäre, dass der Wahlkreis 92 auch auf der Landesliste gut vertreten ist. Aber mein Ursprungsgrund war eigentlich das Wirken als Direktkandidaten innerhalb des Bundesparteitags. Ich habe übrigens auch mein Profil in der Aufstellungsliste gemacht und da waren auch schon so einige Fragen, die auf mich zugekommen sind, die ja alle sichtbar sind. Gut, noch weitere Fragen von jemandem? Warum hast du dich nur bei uns im Blog für einen Kandidaten-Podcast angemeldet und mir noch keine E-Mail geschickt? Ich habe das Podcast schon hinter mir. Oh, auch gut. Gut, wenn keine weiteren Fragen da sind, würde ich dann einmal in die Runde fragen. Hat da jemand was dagegen, dass der Harry bei uns mitarbeitet? Ja, dann freue ich mich. So als kleiner Tipp, manchmal ist es ganz gut, auch mal ein bisschen reinzuhören erst, wie das an der einen oder anderen Stelle so tickt. Du kannst dir auch mal alte Protokolle anschauen. Du hast ja wahrscheinlich jetzt gesehen, unten das Protokoll, in dem bist du, glaube ich, drin, im jetzigen. Ja. Und die, ich sag mal, jeweils niedrigere Nummern, da gibt's, kannst du dich auch auf der Webseite ein bisschen durchklicken, vielleicht mal ein paar alte Sachen schauen und mal so die ein oder andere Pressemitteilung und so weiter anschauen. Und sonst, ja, wir können da jeden gut gebrauchen, der tatkräftig mithilft. Könnt ihr noch mal kurz den Link zum Pad schicken für schändliche zu spät kommen, bitte? Ja, das ist die 271 und sonst vielleicht hat es noch mal jemand parat. Danke. Gut, offene Aufgaben. Von letzter Woche gab es die Idee zur PM Toll Collect. Ansprechpartner, da habe ich jetzt nichts weiter von mir selber unternommen gehabt. Ist da nochmal jemand da von letzter Woche aus dem AK? Das ist Bauen und Verkehr, ne? Ja, okay, dann würde ich da vielleicht selber nochmal einfach nachhaken, inwieweit sich da jetzt was ergeben hat. Wir wollten da ja eigentlich warten. Die Pad-Adresse hast du aber, ne? Weil da war ich kurz drin und die waren irgendwie letzte Woche irgendwie fleißig dabei, die PM zu schreiben. Da bin ich ja auch drin in dem AK und das war, der Bubernd hatte den aus irgendwelchen Gründen nicht freigegeben, weil es irgendwie anscheinend nicht genug andere Zeitungen oder sonst was gab, wo das drin veröffentlicht wurde. Und ich weiß, diverse Länder haben das dann einfach so rausgegeben. Genau, und wir hatten überlegt, das vielleicht zu spicken oder in einen Kontext, in einen NRW-Kontext zu stellen. Da gab es Überlegungen, das mit, ja, ich glaube, mit Brücken, die hier in NRW sanierungsbedürftig sind, vielleicht zu verbinden mit Sachen aus dem Straßenbau, vielleicht der Brücke hier in Leverkusen, das vielleicht auch mit dem Thema Opel etc. zu verbinden. Und da habe ich jetzt keine, ich sag mal, zusätzlichen neuen Sachen bekommen. Es ging darum, auch einen Podcast vielleicht mit dem Olli zu machen zu dem Thema. Ist in einer Dreiviertelstunde online. Oh. Und den habe ich schon am Wochenende aufgenommen. Also am siehst du. Und dann hat sich aber dann hier keiner wieder in Anführungsstrichen gemeldet, weil gegebenenfalls haben wir dann überlegt, den quasi dazu zeitgleich dann zu veröffentlichen. Jetzt ist die Frage, ist da jemand da, der da vielleicht ein paar Inhalte aus dem Podcast noch mit in die PM oder sowas bringen kann, dass wir da eine PM dann jetzt zu machen bis morgen früh oder sowas? Im Prinzip hattet ihr da damals einen Entwurf gemacht, den Drachenrose mitgenommen hat, der abgelehnt worden ist, da stand im Prinzip alles drin, was er gesagt hatte. Okay, das heißt, er hat sich da nicht nochmal zusätzlich, weil ich hatte ja ein neues Pad angelegt für NRW, ich gucke jetzt mal da kurz selber rein. Ja, und da ist das ist aber noch weiter leer, also da ist noch nichts übertragen worden. Tja. Hat da jemand einen Vorschlag? Weil ich bin in dem Thema nicht tief drin. Ich hatte gesagt, ich kümmere mich da gerne drum, hier, wenn das übertragen wird, etc. und dann hinterher dann irgendwie was zu veröffentlichen. Jetzt hat da aber keiner dran weitergeschrieben. Ne, die war ja eigentlich fertig, die PM. Also die sollte ja dann über den Bund rausgehen, ging sie aber nicht. Genau, und die ist ja dann rausgegangen aus Niedersachsen und so weiter. Und wir hatten aber eigentlich letzte Woche beschlossen, dass wenn wir selber die machen, die noch umbauen und in einen Kontext von NRW stellen und nicht einfach so übernehmen. Ja, er hat dazu was gesagt, was unser Verkehrsminister Nordrhein-Westfalen plant. Ich müsste reinhören. Ich habe aber gleich Kandidaten-Podcast. Ich bin eine Viertelstunde weg. Ja. Hier steht ja auch im alten Protokoll nur drin, gegebenenfalls Podcast für Olli zum selben Tag, der in Anführungsstrichen Veröffentlichung. Ich meine, wenn der Podcast jetzt da ist und wir da nicht nochmal jetzt zum heutigen Zeitpunkt eine PM zu machen, können wir, sobald das hier nochmal irgendwo in Bezug kommt von NRW, das immer ja nochmal machen. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt gerade einen aktuellen Bezug dazu gibt. Wir hatten das jetzt gemacht, weil letzte Woche ja Plenartage waren und ich habe nach den Plenartagen zu drei Themen mit dem Podcast dann am Freitagabend gemacht und habe die jetzt stückchenweise veröffentlicht nach und nach, damit die alle an einem Tag kamen. Warte mal ganz kurz. Weil ich habe jetzt auch nicht jede Sache von der Fraktion nachverfolgt, ob die da schon was zu gemacht haben. Weiß das jemand? Sorry, ich habe gerade nicht zugehört. Worum ging es genau? Zum Thema Toll Collect. Habt ihr da von der Fraktion aus irgendwas gemacht? Und der, also da müssen wir uns ja den Oliver Bayer nochmal konkret fragen. Der PM oder sowas ist da nicht rausgegangen. Also ich müsste mich jetzt zumindest schwer täuschen. Der hatte nur Toll Collect in seiner Rede erwähnt. Okay. Ja, im Zweifelsfall müsste sich das die jemand mal anhören noch, wenn die irgendwo online ist und vielleicht dann den Podcast anhören und dann können wir überlegen, ob wir dazu quasi die PM machen, aber ich halte das nicht für so schlau. Also, weil wenn es da nichts gibt, worauf wir uns beziehen können und im Endeffekt da nur auf vielleicht die Rede vom Olli oder so, das macht jetzt hier aus dem Landesverband keinen Sinn. Also dann würde ich vorschlagen, Bernd, stell die halt so rein wie angedacht. Und dann warten wir, ich sag mal, auf den nächsten Zeitpunkt, wo das Sinn macht und wir da irgendwo direkt uns zu äußern können und haben dann schon quasi was ja vorbereiten können, das vielleicht relativ schnell dann auf diesen speziellen Fall dann mit ein paar Sätzen noch umschreiben. Ja, ist okay. Was eine Möglichkeit wäre, vielleicht noch den Cowboy Bottrop antwittern und ihn nochmal fragen, weil der ist da ja, glaube ich, tiefer drin. Oder was meinst du, Steff? Das ist eine gute Idee. Val, hast du da nicht auch mitgeschrieben? Ich hab mich da auch mit beteiligt. Mit der Endfassung hatte ich dann allerdings nichts mehr zu tun. Falls ihr allerdings irgendwelche Fragen habt, kann ich mich sicherlich bemühen, da was zu rauszufinden. Okay. Ja, dann würde ich tatsächlich dann jetzt zum nächsten Punkt weitergehen und dann gegebenenfalls den AK bitten, dann nochmal auf mich zuzukommen, falls wir in den nächsten Tagen tatsächlich noch was daraus rausschicken würden. Aber dann wirklich mit einem Bezug auf ein spezielles NRW-Thema nochmal. Dazu auch gerne dann nochmal ins alte Protokoll gucken. So, Adventskalender. Wir sind relativ weit gekommen, ja, bis inklusive dem heutigen 18. Wer mag, kann mal mitwechseln hier ins Pad 256. Und da haben wir morgen den 19. stehen. Indektüberwachung, Vorratsdatenspeicherung. Und das ist noch etwas arg leer. Morgen ist ja auch gleichzeitig, das habe ich hinten auch nochmal drin stehen, dann das Mumble, in der die Amelia Andersdotter aus Schweden, eine der Abgeordneten der Piratenpartei Schweden im Europaparlament, im Mumble ist und zu Fragen Stellung nimmt, ich glaube auch selber zu ein paar Themen selber was sagt. Wer kann denn da das übernehmen, bis morgen noch was zu schreiben, dass morgen halt wie üblich so gegen 9 Uhr bis 10 Uhr dann reingestellt wird morgens? Also ich würde das mitmachen, aber nicht alleine, weil da sind ja doch 1, 2, 3 Themen. Ja, das sind mehrere Themen. Ich weiß jetzt natürlich auch nicht genau, was morgen drankommt. Du weißt ja schon auch so ein bisschen was, ne? Sorry, ich wurde gerade unterbrochen. Ich habe nichts mitbekommen. Kam gerade jemand zur Tür rein. Okay. Nee, ich sagte, du weißt auch ziemlich genau, welche Themen da schon morgen angesprochen werden. Wir sind da natürlich was freier. Wir können ja im Prinzip einfach einen Text mal schreiben. Also ich habe den Termin morgen Abend mit organisiert, habe da zum Teil halt die Leute da quasi für angeworben, dass sie da mitmachen und habe an der PM mitgeschrieben. Von daher bin ich da im Thema. Zudem bin ich auch gerade dabei, die AG Netzpolitik mit der ganzen Sache zu bewerben, weil ich dringend unsere Kernthemen nach vorne holen will. Und da bietet sich das natürlich an, dass ich das mache. Nur ich bin jetzt in den Themen einzeln, was jetzt zum Beispiel Vorratsdatenspeicherung angeht, nicht so drin. Von daher, ja, wer mir helfen will, ist natürlich herzlich willkommen. Die Tina macht gerade noch irgendwie Rechtsberatung. Wenn die kommt, verhaftet sie einfach, dann soll sie dir helfen. Da meckert es auch nicht rum, dass ich noch bis Elbow podcaste. Ja, das wäre natürlich super, wenn wir das hier schon mal dazu schreiben können. Warte, ich frage sie. Ja, es gibt auch auf Facebook gibt's irgendwie noch so eine Veranstaltung, wo man sich anmelden kann. Da sind auch nochmal Informationen. Es gibt eine Seite auf piratenpartei.de. Es gab ja eine Bundes-PM dazu. Moment, ich suche die mal gerade raus. dann würde ich das nämlich auch quasi zusammenfassen und sehen als als nochmal Ankündigung quasi des Mumbles von morgen Abend. Mhm. Ich schreibe das auch nochmal ins Pad rein. Ich störe eine Juristin niemals bei tiefschürfenden Gedanken, sie hilft dir gleich. Und war das Geländer nochmal angemerkt? Also der kommt sehr gut an, wenn ich so die Statistiken sehe für den Abruf. Es gab ja diesen Blog-Post zu den Waffenpiraten. Ich weiß nicht, ob jemand den gelesen hat. Wo die Daniela Kai, oder wie die heißt, aufgerufen hat, dass wir uns mal wieder um die wichtigsten Themen, nämlich eben die Freiheit im Netz, kümmern. Ja, im Endeffekt noch mit verwursten. Genau. Jetzt ist es aber, dir war jetzt klar, das ist bis morgen früh, ne? Ja, ich weiß. Okay, gut. Deswegen, also, wenn ihr da was habt, ich sag mal, ein paar von den Themen, die morgen drankommen, vielleicht mit dem einen oder anderen Link, wenn du sagst, da gab es schon mal was auf Facebook oder so. Denn am nächsten Tag geht es ja, ich sag mal, in einem verwandten Thema vielleicht dann weiter. Da steht jetzt drin für den 20. Plattformneutralität. Da hätten wir natürlich wirklich zwei Tage hintereinander wirklich mit so einem echten Thema. Vielleicht kann man die auch ein bisschen nach hinten schieben, wenn jemand andere Ideen oder Themen noch hat. Also mir ist heute noch ein Thema gekommen und zwar sind so ein paar Sachen, glaube ich, völlig untergegangen, was die Fraktion betrifft und deren Erfolge. Und ich würde jetzt einfach mal an dieser Stelle vorschlagen, dass wir den 22., da ist ja noch nichts, nehmen, um da mal so die, wenn auch kleinen und vielleicht nicht so bekannten Erfolge, aber es gibt sie ja nun doch, von der Fraktion in NRW nehmen, vielleicht auch von anderen Fraktionen, um aufzuzeigen, was wir in den Landtagen jetzt bisher schon erreicht haben. Da war nämlich der eine Punkt, dass große Überraschung, die Fraktion eine Gebärdensprachdolmetscher beantragt haben. Und das bezog sich erstmal nur auf einen Antrag von der CDU zum Thema Gebärdensprache. Und diesem Antrag ist stattgegeben worden. Das war dann eben wirklich die erste Sitzung im Landtag NRW, die mit einem Gebärdensprachdolmetscher ausgestattet wurde. Und das soll wohl nicht bei diesem einmal bleiben. Und das finde ich schon einen gewaltigen Erfolg. Ist übrigens auch sehr gut angenommen worden, dieser Bericht. Mach das am 20. für die 20 Piraten. Ja, entweder das oder wir machen es am 22. als die Welt ist doch noch nicht untergegangen und wir hatten sogar Erfolge. Ja gut, Weltunter. Ja. Die Frage ist, ob wir wann wir es besser hinkriegen. Also für 20. finde ich auch gut, machen wir es am 20. können wir auch da machen. Ja, wird halt passen. Schnell nochmal die Erfolge, bevor die Welt untergeht. Aber die Welt soll erst vom 21. auf den 22. untergehen. Genau. Das müssen wir ja dann am 21. kündigen wir das an. Ich weiß nicht, wer jetzt in welchem Pad ist. Ich bin im Hauptpad, im Protokollpad. Genau, und dann nehmen wir Fraktionen, ich sehe es nämlich in dem anderen, ach so, ist auch schon hochgeschoben. Ja. Dann hätten wir 21. Weltuntergang, 22. Plattformneutralität. Ich glaube, der Radbert hatte da eine gute Idee für den 24. schon. Mal kurz weg. Ja, dann gibt's Ideen noch zum 23. Da ist eine Mumble Bridge. Das ist der Andreas. Ja, guten Abend. Wachselt noch ein bisschen, aber du bist, glaube ich, zu verstehen. Wir suchen noch für den 23. Ja, ich gehe erstmal auf Stumm. Ich bin gerade am Essen. Alles klar. Für den 23. ein Thema für den Adventskalender. Vielleicht hat auch jemand was Nettes, was man schon übernehmen könnte. Zeitgleich auch gerne schon mal brainstorming-mäßig Erfolge von unserer Fraktion hier in NRW, beziehungsweise vielleicht auch dann von anderen Fraktionen, als wirklich Von der Wahlkampf-Idee, die ja so ein bisschen gefumbled ist leider, gibt's ein Pad, kann ich gleich schicken, da steht zumindest von den Schleswig-Holsteiner was drin. Da ist schon eine kleine Ideensammlung drin quasi. Warte mal, ich such's eben raus. Ja, das kann man zumindest schon mal verlinken dann, weil es steht ja jetzt auch noch keiner dran, der das quasi übernehmen will. Wenn jemand sagt, okay, ich übernehme eins von den Themen, das wäre auch sehr schön. Ich weiß auch nicht, ob wir zum Weltuntergangsthema, ob wir das nur drinstehen hatten oder da auch schon jemand letzte Woche gesagt hat, das will er gerne machen. Da steht jetzt hier noch niemand dabei. Plattformneutralität sind zwei Links in dem Arbeitspad dazu. Weiß ich aber auch nicht, wer das letzte Woche reingebracht hat oder die Woche davor. Magst du das auch übernehmen? Ja, ja, mache ich. Ich hatte ja heute schon mal über die Liste geschrieben. Ich würde das wohl das bis morgen fertig machen, aber dann kann ich ja hier noch 2 Tage mehr Zeit. Ist auch nicht schlecht. So, dann brauchen wir jemanden für den Weltuntergang. Okay, noch keine Freiwilligen. Wir brauchen auch noch eine Idee, eine Themenidee für den 23. Und ich glaube, den 24., wenn der Radbert da ist, den wolltest du mehr oder weniger übernehmen, richtig? Ja, mit Holger quasi. Der Bayer, der schreibt sich ja quasi von alleine, also die häufigsten Passagen. Mit Achim zusammen. Ich hätte das nur vorgeschlagen. Ach so. Eine Idee. Ja, oder das. Aber ich bin da nicht so drin. Dann wird's Zeit. Jo, da ist der Achim. Schon mal den Wunschzettel geupdatet haben. Wir brauchen noch jemanden für den Weltuntergang. Am 20. wollen wir machen die Erfolge der Landtagsfraktion oder Fraktionen. Und der 23. ist jetzt noch offen thematisch. Mach Fraktionen. Ich sag mal bis später, ich muss jetzt weiter. Fraktionen? Am 23.? Nee, am 20. bei der Erfolge. Ja, ja, ja, genau. Also die machen wir die Erfolge der Fraktionen, genau. Wer macht den für morgen? Ab morgen ist geklärt. Morgen wollte jetzt der Paki gleich mit starten. Kommt vielleicht noch die Christina dazu und ja, und alle, die das bis morgen früh noch mit starten können. Also ich denke mal, wenn da verschiedene Absätze zu verschiedenen Themen reinkommen, ich weiß es, ich meine, das ist ja wirklich ein inhaltliches Thema und soll gleichzeitig Ankündigung sein für morgen Abend dann das Mumble mit Amelia und den anderen. Also wären, wie gesagt, noch immer offen der Weltuntergang. Was wollen wir dazu schreiben? Weiß ich auch nicht. War eine Idee ja nur. Wir können es natürlich auch. Also pass auf, schreib meinen Namen mal dahinter, wenn ich eine Idee habe. Also das muss irgendwie, das kann ich jetzt nicht so spontan machen. Da muss man irgendwas zwischendurch machen, keine Ahnung. Beim Stuhlgang oder Fahrradfahren fällt mir da mit Sicherheit dann irgendwas ein. Und wenn nicht, dann muss man ein Ersatzthema nehmen. Man könnte die üblichen Angstkampagnen der Etablierten nehmen. Ja, oder Weltuntergang, irgendwas mit den Entwicklungen der Institute und den Prognosen. 1%, 0%, 0% wäre ja quasi der Weltuntergang. Das finde ich zu negativ. Ich hätte da eine Idee. Und zwar würde ich vorschlagen für den 23. das Thema The Day After. Und Konsens der ganzen Sache wäre der, es wird ja immer so viel spekuliert auf MNIT-Umfragen etc. pp. Und es wurde eben halt im Vorfeld gesagt, danach geht die Welt unter. Das ist eine Aussage, die so wahrscheinlich nicht eintritt. Und mit den Umfragen und den statistischen Werten ist es ja genauso. Es wird etwas vorgegeben geben und es tritt dann doch nicht ein. Und das könnte man parallel dazu nehmen. Also als Eyecatcher das Thema der Tag danach oder the day after nennen. Und dann halt der Hinweis, wie sehr man sich auf diese Vorgaben von Statistiken verlassen kann. Als Beispiel aktuell würde ich angeben, die Wahl in Amerika, da sollte ja eine Patt-Situation sein, laut Vorgabe der Statistiken. Und in Wirklichkeit hat Obama ja einen relativ großen Vorsprung gehabt. Also grundsätzlich eine gute Idee, aber das passt nicht für den 23., sondern für den 22. Das heißt, die Tage muss man tauschen. Ja, das stimmt, genau. Das müssten wir tauschen. Ja gut, dann so. Ich kann das auch, ich kann das übernehmen. Also ich habe da schon ein paar Ideen, weil es gibt noch ein paar andere Sachen. Also da geht es auch um Statistiken, die Prognosen der Wirtschaftsentwicklung etc. betreffen. Da kann man richtig schön bei Google was zusammensuchen und mal ein bisschen draufhauen. Das ist eine gute Idee, das schreibe ich. Bisschen was Zitate. Und gegebenenfalls halt auch wirklich Umfragen, die mit den Piraten zu tun haben und sich hinterher ähnlich oder halt nicht dann so bestätigt haben. Ja, da könnte man zum Beispiel sagen, wie war es bei den Landtagswahlen? Und im Moment sind wir ja laut MNIT irgendwo bei 3,2 oder 3,5. Und wenn man natürlich wie wir nach draußen geht und mit den Leuten redet, da ist die Stimmung eigentlich besser, als es die Vorgaben zeigen. Okay. Ja, also wenn ihr da dann auch konkretere Ideen habt zu Zahlen und so weiter, vielleicht gerne dem Achim dann ins Pad schreiben, in dieses 256er Pad unter den 21. Mit Verlinkungen oder sowas, ne? Ja. Einfach Stichworte unter das Datum packen und den Rest machen wir dann schon. Ja, und dann sehe ich hier, wir haben die letzten Tage dann voll. Gut, Erfolge der Landtagsfraktionen. Da haben wir jetzt noch keinen Einzelnen, der gesagt hat, er möchte das gerne machen. Wer hatte denn eben gesagt, er hätte da was aus Schleswig-Holstein schon mal gesehen? Ich hatte nämlich auch mal irgendwo eine Liste mit so 5, 6 Sachen, die schon ganz konkrete Erfolge waren. Ich glaube, das waren aber Sachen aus Berlin. Okay. Mag sich dem denn jemand annehmen und jetzt sagen, okay, dann übernehme ich den 20. Erfolge der Landtagsfraktionen? Ich würde das möglicherweise, aber da muss man auch ein bisschen recherchieren zu und mit 2, 3 Leuten Gedanken sammeln. Ich würde das nicht als Erfolge Landtagsfraktion im Artikel machen, sondern ich würde dann hingehen und sagen, was haben wir als Piratenpartei eigentlich verändert in den letzten 3 Jahren? Genau, also das würde sich aber natürlich zum Großteil dann auch auf konkrete Sachen in der Politik und in den Fraktionen, ja, ich will nicht sagen beschränken, aber es wäre natürlich schön, wenn wir da möglichst viele Sachen finden, weil das ja immer dann auch ein Grund ist dafür, wieder woanders in ein Parlament gewählt zu werden, weil wenn wir alles können, ohne in die Parlamente zu kommen, das wäre vielleicht auch nicht das beste Outcome daraus. Ja, aber also ich meine, es kann keiner erwarten, dass du aus dem Stand heraus in 16 Länder und das Bundesparlament kommst und dann auch noch gleichzeitig Kommunalwahlen machst. Ich finde das schon okay, dass man einfach mal hingeht und sagt, Moment mal hier Leute, guckt doch jetzt mal einfach 3 Jahre zurück, Stand damals und Stand heute und was hat sich in der Politik bereits verändert? Also Stichwort jetzt wieder das ausgelutschte Transparenz. So nach dem Motto, den Begriff kannte vorher kaum einer, jetzt fängt jede Partei auf einmal damit an. Man kann da ja auch so versuchen, wirklich ein paar Parallelen zu den Grünen dann nochmal zu schaffen. Ich bin da so ein Verfechter des Gedanken, dass da durchaus viele Parallelen zu den 80ern existieren. Okay, dann machen wir es so. Ich schreibe mich mal mit dazu. Und ich hatte nämlich auch schon mal mir selber ein paar Notizen dazu gemacht irgendwo, wie gesagt. Das waren Sachen aus Berlin oder sowas, die man wirklich vielleicht konkret verwenden kann und würde dann einfach auch Sachen mal ins Pad dazu packen morgen, wenn ich Sachen finde. Also so Dinge wie, also ich habe es ja heute in den Links schon angesprochen, Open Government, das hätte die SPD nie gemacht, wenn es uns nicht gegeben hätte, glaube ich, oder? Wie ist eure Einschätzung? Ja, da muss man von ausgehen natürlich und es waren zumindest die Piraten, die dann solche Themen das erste Mal vielleicht wirklich auch auf den Tisch gebracht haben. Oder Urheberrechtsdiskussion wäre, glaube ich, auch nicht in der Form angestoßen. Zensursola. ACTA. Okay, weil im Endeffekt müssen wir es auch bis morgen Abend machen. Damit nicht wieder eine Nacht drauf geht. Aber dann haben wir, glaube ich, jetzt alle Tage mehr oder weniger. Am 21. wollen wir nochmal drüber reden, kurz. Ja, ich würde den Harry Hupp bitten. Entweder bist du auf der Taste jetzt festgelandet oder du hast irgendwas umgestellt, dass du dich bitte auf Push to Talk stellst. Ja, mache ich. Super, jetzt bist du erstmal aus. Das ist gut. Ja, also wer Lust hat, da an den Sachen mitzuarbeiten, das Pad ist das 256er Pad. Das ist ja nochmal verlinkt. Aber ich sehe auch, der Björn hat hier alles super mit protokolliert und auch hier reingeschrieben bei uns. Das heißt, von meiner Seite aus könnten wir da zum nächsten Punkt gehen. Hat da jemand was dagegen? Ja, wir haben immer noch gesagt, wie wir jetzt den 21. angehen. Also ich fand die Idee von Radbert ziemlich gut eigentlich. Also Sensationsgier der Medien und so anzugreifen. Okay, das war das Weltuntergangsthema. Da steht jetzt der Achim drin. Ja. Also habe ich da gesagt, ich wüsste jetzt nicht, dass ich das nehme. Das habe ich nicht gesagt oder habe ich das gerade gesagt? Du hast gesagt, wir sollen da reinschneiden. Und du wolltest mal gucken, wenn dir was einfällt beim Studium und so weiter. Ja, du hast recht, ja. Und was mir gerade eingefallen war weniger Sensationsgier, sondern Angstkampagnen der etablierten Parteien. Weil ja, das ist ja ein übliche Rezept. Aber das meintest du auch, ne? Genau. Weil das ja dann entsprechend die Medien dann halt immer gerne aufgreifen. Und Terrorismus, wir brauchen mehr Kameras. Ihr wisst, was, kann man jetzt an der Bonner Bombe sehen, kann man wieder an Newton sehen und so weiter. Oder auch, wenn sie dann halt immer den sprichwörtlichen Untergang des Abendlandes an die Wand malen, wenn es um Bildungsthemen geht, beispielsweise, oder Kulturthemen, ne, Ausverkauf und so weiter. Alternativlosigkeit? Aha! Ja, schöner Begriff. Das ist doch genau das, worum es dann geht bei so einem Weltuntergang. Also ich habe schon den ersten Satz sehr gut für den Artikel. Okay, dann hat das also auch ein bisschen jetzt geklärt, sagen wir mal so, in welche Richtung man da gehen kann. Ich guck da mal mit ins Pad, wenn ich da irgendwie noch Zeit finde und mal mitarbeite. Schreib mal das Wort des Jahres mit rein, Rettungsroutine. Jo. Super. Ja, dann ein ganz anderes Thema. Wir springen hier heute so ein bisschen zwischen den Themen und zu dem einen oder anderen. Heute gab es das Treffen der AG Öffentlichkeitsarbeit mit der Fraktion. Und da waren der Achim, ich, der Tobias Extra Tobi, der Harald Franz, der faire Pirat und der Patrick. Also genauso wie es hier schon drin steht. Und ich denke, dass wir vielleicht einen kleinen Bericht einfach mal denen, die nicht dabei waren, geben. Einige haben es ja auch, habe ich gesehen, im Stream verfolgt. Es kam eben auch die Frage auf, ob der Stream irgendwo gespeichert ist. Ich habe noch keine Streams der Fraktion gespeichert gesehen, außer die Plenarsitzungen und das ein oder andere Video von den einzelnen Abgeordneten. Vielleicht hat da jemand von denen Lust, die mit dabei waren, da kurz mal irgendwie eine Zusammenfassung zu geben. Vielleicht der Achim direkt? Zur Anmerkung, der Daniel Düngel war auch da und der ist auch hier im Channel, hat sich gerade per Chat gemeldet, der hat nur nichts gesagt. Oh ja, das ist natürlich richtig. Und Robert Arnold war auch da. Das ist auch richtig. Hallo. Hi. Ja, Achim, machst du das? Du hast da vor allem auch, was die Vorbereitung anging, einen Großteil geredet und dazu beigetragen. Ja, wobei ich natürlich ein bisschen befangen bin. Ne? Ich habe gerade links mal den Vortrag reinkopiert. Ganz kurze Frage. Achim. Ja? Du knisterst sehr stark. Ich weiß nicht, ob das irgendwo an der Verbindung liegt oder du einmal irgendwie versuchst, das Mikro so ein bisschen hin und her zu drehen. Kann ich nicht, das ist im Rechner. Okay. Ich logge mich mal einmal aus und wieder ein. Oder so. Also. Ja, dann wäre es ja vielleicht gar nicht so schlecht, jemand von den Leuten, der zwar hier ist, jetzt heute Abend als Mitglied der AG Öffentlichkeitsarbeit, aber ja auf der anderen Seite jemand von den 20 Piraten ist. Hast du Lust, Daniel, einen Eindruck? Ja, ich kann's gern versuchen. Versuche mich da auch dann tatsächlich sehr, sehr kurz zu fassen. Also so ganz grundsätzlich, ich fand das recht gut heute. Die Anmerkungen, die da von Achim / euch gekommen sind, sind jetzt zumindest für mich ja letztendlich nicht neu gewesen. Das sind ja viele Dinge, über die wir hier schon in den Sitzungen gesprochen haben, wo ich mit Achim dann auch schon mal telefoniert hatte zwischenzeitlich. Und insofern kam da jetzt nicht allzu viel Überraschendes. Ich fand das nochmal gut, das so zusammengefasst dann letzten Endes auch nochmal präsentiert zu bekommen. Ja, ebenfalls nicht überraschend war natürlich, dass der ein oder andere sich da natürlich so ein bisschen, ich sag jetzt mal vorsichtig, angegriffen gefühlt hat. Insofern war ja die Stimmung so während dieser Veranstaltung dann teilweise recht recht aggressiv, würde ich sagen. Das gefiel mir an der Stelle natürlich nicht, weil ich finde, dass wir da sehr viel Zeit verbracht haben, uns hier eigentlich über Dritte im Prinzip zu unterhalten. Also viel ging es dann ja auch um die Nummer hier mit Radbert und so weiter und so fort. Und ja, ich fand, das hat so ein bisschen der ganzen Sache nicht so ganz gut getan. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das auch wichtig war, dass das auch nochmal. Oh, jetzt ist so rausgeflogen, oder? Ups. Jetzt wieder? Geht wieder? Jetzt bist du wieder da, ja. Vielleicht irgendwo die Taste verloren. Ja, irgendwie Push-to-Talk hat mich verlassen hier. Also wie gesagt, die Radbett-Nummer beziehungsweise die Kritik und der Umgang mit diesem Artikel seinerzeit hat dann so ein bisschen die Stimmung halt eben dann auch runtergezogen. Aber ich finde, dass wir danach nochmal ganz gut dann auch die Kurve gekriegt haben, um dann zumindest das ein oder andere noch so ein bisschen konstruktiv dann tatsächlich auch anzugehen. Vielleicht hat es bei dem einen oder anderen auch nochmal so ein bisschen eben was bewirkt, das Ganze nochmal so vor Augen geführt zu bekommen. Ich sag mal, das weiß ich aber tatsächlich wahrscheinlich erst so in den nächsten Tagen oder Wochen, wie sich dann so das Verhalten, sag ich mal, so insgesamt entwickelt. Ja, eine Sache, die ich persönlich sehr interessant fand, war die Aussage, dass wir uns als AGÖAler auch verpflichtet fühlen sollen, doch zu schauen, was die Einzelnen bei uns hier aus der AGÖA irgendwo äußern, auf Twitter oder auf anderen Kanälen. Und wenn da was Falsches kommt, die Leute quasi, ich will nicht sagen, ins Achtung stellen oder irgendwo darauf hinweisen, wenn das daneben ist. Aber es ging ja sogar so weit, dass zwei gesagt haben, wir sollen uns da alle mitverantwortlich verfühlen. Fand ich eigentlich ganz interessant, weil das ja genau eine Sache war, die auch Kritikpunkt der ersten Monat an der Fraktion, innerhalb der Fraktion war, dass nämlich Leute sich nicht als Einzelne so verhalten, dass sie die Verantwortung für die ganze Fraktion mittragen, aber dass das von uns hier in der Öffentlichkeitsarbeit dann erwartet wird. Und bei uns ist ja noch ein bisschen skurriler, weil wir ja ein sehr großes wechselndes Team sind und nicht jeder sicherlich auf allen Kanälen jeden Einzelnen hier bei uns aus der AGÖA verfolgen kann. Ja. Achim, jetzt hatte ich dich unterbrochen eben, weil du so geknackselt hast. Vielleicht gebe ich nochmal weiter an dich jetzt. Wenn Daniel noch was sagen will, kann er gerne. Ja, ich will da ganz kurz an der Stelle nochmal einsteigen. Du hast absolut recht, Uwe. Ich sehe das genauso. Ich hatte das zum Achim in der Pause auch zwischendurch dann auch gesagt, beziehungsweise wir haben uns drüber unterhalten. Also wenn jetzt dieser Artikel hier von Radbert zum Beispiel, wenn das jetzt vom Achim als Pressesprecher oder sowas irgendwo gekommen wäre und das wäre jetzt auf der Piraten-NRW-Seite oder so gelandet, dann können wir an der Stelle darüber unterhalten, ob man gegebenenfalls so diesen üblichen Reflex anwenden muss und quasi den Kopf an der Stelle fordern muss. Ansonsten sehe ich halt eben so Radbert halt als ein Team der AG Öffentlichkeitsarbeit, wo halt ganz viele zusammenarbeiten Und was die ganze Sache dann ja eigentlich dann noch so ein bisschen abstrakter gemacht hat, dieser Artikel ist ja jetzt ja quasi nochmal auf einem anderen, in einem anderen Medium erschienen. Also auch nichts, was jetzt irgendwie so ganz direkt mit der AGA irgendwie zusammenhängt. Ich fand die Diskussion halt sehr merkwürdig, merkwürdig bis eher komisch. Darf ich da auch mal was zu sagen? Was mich etwas enttäuscht hat, war, dass also MDL, die das offensichtlich genauso sehen wie du jetzt, das nicht einfach auch mal einmal deutlich gesagt haben. Für die nicht, also die den Stream nicht verfolgt haben. Es ging da vom Prinzip her, ich hatte ein paar Punkte aufgeschrieben, ich weiß jetzt nicht, welche Folie das ist, da müsst ihr mal eben kurz blättern. Da habe ich das irgendwie unter dem Punkt persönliche Ressentiments, glaube ich, aufgeführt und habe dann bewusst zwei Beispiele, die mich betreffen, versucht zu erwähnen. Und ich habe unter anderem den Punkt angesprochen, dass Birgit also auf der NRW-Liste die Unterstellung getätigt hat, ich würde eigentlich nur darauf warten, dass sie zurücktritt. Und erstens will ich das nicht, das will ich von keinem MDL. Ich will, dass dieser, das habe ich auch gesagt heute, dass der Landesverband und dass die Fraktion erfolgreich ist, dass wir nach oben kommen. Ich bezeichne mich einfach jetzt mal als integer und loyal und ich denke, dass oder hoffe, dass die meisten das auch so sehen. Ich habe Birgit dann auch gefragt, woher sie das denn hat, weil ich mich echt interessiert habe dafür, woher das kommt. Ich habe das also auch nie in irgendeinem persönlichen Gespräch gesagt. Ich habe mal die Bemerkung fallen lassen und nicht nur einmal, dass und das war deutlich vor der Nichtraucherschutzdebatte. Wenn Leute also andauernd der Meinung sind, sie müssten nicht im Sinne der Fraktion handeln und arbeiten, dann sollen sie doch bitte schön fraktionslos 5 Jahre glücklichen Landtag genießen. Aber das war nie in dem Moment auf Birgit bezogen. Und sie hat auch heute die Frage nicht beantworten können, sondern hat in meinen Augen, ich weiß nicht, ob es Zufall oder Absicht war, sofort auf den Artikel von Radbert verwiesen. Und hat da im Prinzip sehr deutlich eine Entschuldigung, eine öffentliche Stellungnahme der AGÖA gefordert beziehungsweise erwartet, dass die kommen würde. Da war ich in dem Moment so perplex, dass ich da also auch nicht drauf reagieren konnte, weil das war so abstrus für mich, dieser Gedankengang, weil Radbert ist auch Redakteur im Kompass und er hat es in seiner Eigenschaft als Kompass-Redakteur gemacht. Das heißt, wenn ich von irgendjemandem was erwarte, dann erwarte ich das von der Redaktion oder der Leitung des Kompass und nicht von der Leitung der AGÖA. Zweitens, wir haben nie in der AG Öffentlichkeitsarbeit in irgendeiner Form darüber gesprochen, dass dort ein solcher Blogbeitrag oder Artikel erscheinen soll. Also das war auch nie Thema bei uns in irgendeiner Sitzung der Öffentlichkeitsarbeit. Dann hat Radbert die volle Breitseite gekriegt dafür und er hat, glaube ich, den Artikel nach Stunden selbst runtergenommen. Also von daher sehe ich mich noch nicht in der Pflicht als Pressesprecher. Ich bin ja noch nicht mal Sprecher der AGÖA. Wir haben ja keinen de facto, also der in irgendeiner Form hier für die Öffentlichkeitsarbeit spricht. Habe ich mich nicht da irgendwie in der Pflicht gesehen, jetzt im Namen der AG Öffentlichkeitsarbeit irgendeine Stellungnahme zu verfassen, ganz unabhängig davon, dass sowas dann das Ding noch weiter aufgebauscht hätte. Also ich würde da auch gerne einfach mal ganz kurz die Meinung anderer hören. Ich meine, das Unerquickliche an der Geschichte war, das hat wirklich eine halbe bis dreiviertel Stunde Zeit gekostet. Und das hat mich sehr, sehr genervt. Ja, und genau das, Achim, wenn ich da einmal noch darf, war für mich der Grund, zum Beispiel in der Runde tatsächlich dazu nichts zu sagen, weil ich wollte dieses Thema selber überhaupt gar nicht weiter besprechen. Wir haben uns ja vorher auch noch kurz unterhalten. Mir war relativ klar, dass gerade von Birgit und Daniel und in dem Zusammenhang dann auch von Toso so, da so ein bisschen, ich sag mal, dann auch Wind aufkommen wird und die da versuchen werden, da so ein bisschen halt drauf rumzubashen. Das wäre wahrscheinlich heute nur dann noch extremer geworden, wenn Radbert selber dabei gewesen wäre. Und von daher, ich hielt da wirklich jeden zusätzlichen Redebeitrag für überflüssig, weil ich in genau dieser Debatte, was diesen Artikel anging, da finde ich wirklich, ist mittlerweile alles zugesagt. Und wie du das heute Morgen oder heute Mittag auch schon gesagt hattest, oder Kai hat es ja auch gesagt, Radbert hat für diesen Artikel, ich sag mal, ziemlich auf die Fresse bekommen auf den verschiedenen Mailinglisten, das ist zumindest meine Wahrnehmung auch. Und das Ding ist einfach vollkommen ausgelutscht und ich kann einfach auch nicht verstehen, dass das überhaupt nochmal thematisiert wurde. Okay, aber also mir ist an einem Punkt einfach wichtig, weil ich das ist, was ich heute Nachmittag gesagt habe, ist ja auch wirklich so. Also ich reflektiere das schon und ich versuche dann auch die Gedankengänge der Leute, die also sowas dann auf einmal auf den Tisch bringen, was eigentlich gar nichts damit zu tun hat, mit dem, was wir heute besprechen wollten, nachzuvollziehen. Und ich frage mich da, ob ich da jetzt wirklich die richtige Einstellung zu habe oder ob ich da irgendwo noch einen Denkfehler mache. Also wenn ich mich da kurz noch zu äußern darf, ich hatte das Thema heute nochmal im Twitter, weil ich mich ja dann öffentlich dazu nochmal geäußert habe und gesagt habe, dass ich den Vortrag insgesamt gut fand von dir. Daraufhin hat mich der Daniel Schwert dann nochmal angeschrieben und nochmal in die gleiche Richtung sich geäußert. Das ist ja dann nochmal ein bisschen länger geworden mit dem Hin- und Herschreiben, bis ich dann irgendwann keinen Bock mehr hatte und gesagt habe, weißt du was, ich würde jetzt gerne mit dir das Ding abschließen und nochmal mit dir telefonieren. Und nachdem ich mit meiner Tochter dann eine Runde Mühle gespielt habe, hat er mich dann angerufen. Wir haben eine halbe Stunde miteinander telefoniert. Und er fühlt sich missverstanden und überhaupt, wir wollten ja eigentlich das mit der Politik machen, wo Leute eben nicht ein dickes Fell haben müssten. Und er wäre halt so und die Birgit halt auch. Und er könnte das nicht verstehen, dass man da so angegriffen wird und das so mit einem umgesprungen würde. Und ich habe ihm einfach gesagt, da soll er einen Bogen um die Leute machen und vielleicht mal Twitter ausmachen oder das Gespräch persönlich suchen. Wir haben es da mit zwei Leuten zu tun, die gewissermaßen sehr empfindsam sind und ich habe da keine Lösung, wie man mit so Menschen umgeht. Ich habe ihm das nicht begreiflich machen können. Ich habe nur gesagt, dass wenn sowas nochmal ist und er in irgendeiner Form mit der AGÖA unzufrieden ist oder irgendwas eskaliert oder sowas, dass er dann doch bitte, wenn er jetzt nicht mit Achim reden will, mich anruft, dass wir das klären können oder den Uwe. Er hat es dann teilweise auch mit dir, Achim, verknüpft aufgrund dieser Beschneidungsgeschichte und was sonst noch alles gelaufen ist, und er hat halt das Gefühl, das geht immer gegen ihn. Für Birgit könnte er nicht sprechen. Ich vermute aber mal, dass die beiden das recht ähnlich sehen. Und ich habe dann halt das Gespräch dann auch in einem guten Ende dann zu Ende geführt und er hat sich dann auch bedankt und war alles gut und alles flauschig. Aber ich habe das Gefühl, dass wir das so, das lösen wir nicht. Also das, ja, das, da kommen wir nicht weiter. Vielen Dank. Also das sehe ich genauso. Und eine Info am Rande, mit Tose habe ich 2 Minuten in der Rauchpause gesprochen, aber das Thema durch, was wir da hatten. Also dass man dafür, dass es auch anders geht. Ja. Ja. Eine Sache hast du aber eben noch gefragt, Achim. Das war die Sache, wie sehen wir das? Ich glaube, das bezog sich auf diese Sache. Auch können wir quasi als AGÖA für jeden, der bei uns irgendwo was mitmacht und irgendwo was schreibt, quasi gerade stehen. Das sehe ich als quasi unmöglich an. Natürlich, wenn es innerhalb aus der AGÖA kommt, dann ist es schwierig. Aber sonst werden wir das auf keinen Fall leisten können. Gut. Zweite Sache, ich glaube, es bezog, es gab auch einen bestimmten Tweet, der uns vorgeworfen wurde, also speziell dir, beziehungsweise in dem Moment an dem Piraten-NRW, wo wir quasi gegen Piraten beziehungsweise Abgeordnete irgendwas gesagt hätten. Ich glaube, da bezog sich das auf den in den Boulevard schafft man es offensichtlich nur mit schlechter Arbeit oder schlechtem Stil-Tweet. Ist das richtig? Ja, ich sage, das war der, aber Birgit sagte, das war ein anderer. Achso, okay. Weil wenn der nämlich, der bezieht sich ja ganz klar nicht gegen nicht primär gegen die Leute aus Berlin, sondern eher gegen das Boulevard, in dem Moment den Spiegel, der die Sachen von dort aufnimmt, ja. Also darauf ganz kurz. Also ich glaube auch, Achim, dass genau dieser Tweet gemeint war, auch wenn Birgit da eben was anderes gesagt hatte, beziehungsweise ja nichts mehr gesagt hat, weil sie irgendwie auch nichts sagen wollte dazu. Ich glaube, dass es tatsächlich dieser Tweet war. Und ich habe ein gewisses Verständnis dafür, weil das ja immer auch so eine Sender-Empfänger-Nummer ist, ja. Also ich habe das auch überhaupt gar nicht irgendwie zum Beispiel auf Sie da jetzt irgendwie gemünzt oder sowas. Für mich war das halt ein witziges Statement, absolut okay und tatsächlich einfach auch nur passend. Aber ja, also Patrick hat hier gerade absolut Passendes gesagt. Also Daniel und Birgit sind da halt super ja, sensibel, ohne das jetzt irgendwie negativ darstellen zu wollen und ja, fassen so Dinge da halt da eben irgendwie anders auf. Damit müssen wir einfach umgehen. Also wir können es ja nicht ändern. Ja, aber ich kann es nicht, also nochmal, wenn das eingeleitet wird mit Achim benutzt den Piraten NRW-Account für persönliche Attacken gegen MDL. Zitat Ende. So wurde das eingeleitet. Ja. Ja. Dann ist das ein bisschen was anderes, als wenn ich hingehe und auf einen Verriss im Spiegel verlinke, einen Verriss von dem Vorschlag, den der Christopher Lauer nicht selbst eingebracht hat, sondern offensichtlich irgendwie durch die Kanzlei hat schreiben lassen. Und ich glaube, ich habe irgendwie oberflächlich geschrieben und nicht schlecht, ich weiß es aber nicht mehr genau. Und er bezog sich auf den Spiegelartikel zum Thema Christopher Lauer macht den Kinski bei der Politcom, wo keine andere Zeitung überhaupt zur Politcom ein Wort verloren hat über das Wochenende und auch der Spiegel nur deshalb, weil Lauer da in der Diskussion abgehauen ist. Und am gleichen Wochenende wir unser Urheberrechtspapier veröffentlicht haben, was bei Heise, bei WDR, in der Süddeutschen, in der Zeit und jetzt aktuell, also ich habe noch, das waren noch mehr Zeitungen, aber das waren jetzt so die wichtigen, die mir spontan einfallen und aktuell zum Beispiel auch in einem sehr großen Artikel in der CT erwähnt wurde. Und das hat überhaupt nichts mit irgendwelchen persönlichen Angriffen gegen MDL, erst recht nicht gegen NRW-MDL zu tun. Ja, aber du hast da Berlin gelästert quasi und das ist schlimmer noch als Gotteslästerung. Ja, aber wie gesagt, ist, so wie es in dem Tweet eigentlich zu erkennen ist, bezieht sich das auf Berliner Themen, aber die Kritik geht ja an, in Anführungsstrichen, die Boulevardzeitung Spiegel Online, die nämlich nur über nicht gut ausgearbeitete Sachen in dem Moment berichtet hat und über unsere Sachen nicht. Also die Kritik... Also ich will diesen Tweet nicht nochmal inhaltlich durchkauen. Ich glaube, das haben wir vor ein paar Wochen schon mal gemacht. Und der hat ja durchaus der BA geteilte Meinung gefunden. Und ich habe das ja auch akzeptiert, diese anderen Meinungen. Also ich habe ja sogar Verständnis dafür, dass Leute sagen, gut, der war nicht so toll. Es gibt einige wie Daniel, die sagen, der war gut oder witzig oder wie auch immer. Und es gibt welche, die sagen, der war scheiße. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, gut, kann man so sehen. Aber mir ging es in dem Punkt, ging es um einen in meinen Augen völlig unqualifizierten persönlichen Angriff gegen mich oder wieder eine Unterstellung. Ich würde in irgendeiner Form Instrumente oder Macht, die mir in Anführungszeichen dadurch gegeben ist, dass ich ein Passwort habe, für persönliche Reibereien nutzen. Und sorry, nichts liegt mehr ferner. Auch meine persönliche Timeline können alle Leute gerne durchlesen, wo da in irgendeiner Form was Beleidigendes oder Herabwürdigendes ist. Also ich habe da einfach, ich kann solche Unterstellungen dann auch in so einer großen Runde nicht stehen lassen. Tut mir leid. Also da bin ich dann zu empfindlich. Okay. Und sonst noch weitere Eindrücke zu dem Gesamten? Bisschen vielleicht zurückkommen? Ich hätte noch eben kurz dazu was gesagt. Ja, sorry. Oder unbedingt. Erstmal zu dem Punkt noch. Also, wie gesagt, Inhalt haben wir das besprochen. Ich war einer von denen, die den Tweet auch doof fanden. Beziehungsweise einfach unglücklich, sag ich mal. Und aber gerade als jemand, der den auch klar kritisiert hat, würde ich sagen, das ist völlig fehlgelaufen, wenn man dir irgendwie da unterstellt, dass du jemanden persönlich angreifen willst. Es klang wie ein Angriff auf Lauer, man konnte es so interpretieren, deswegen fand ich das zum Beispiel doof. Das war erstens definitiv kein Angriff auf irgendeinen NRW-MDL und zweitens war es durchaus spürbar gegen den Spiegel. Also das kann man durchaus lesen, wenn man das so lesen will. Okay, machen wir da einfach jetzt einen Haken hinter. Also ich hätte also wirklich auch ganz gerne, ich hätte das heute auch zwischendurch einfach mal gerne gehabt, dass wir uns mit Dingen beschäftigen, die uns weiterbringen und nicht mit Sachen, wo man offensichtlich also auf persönlicher Ebene die nächsten 100 Jahre nichts hinkriegen wird. Also mein Eindruck war sehr zwiegespalten, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte es wirklich gerne gehabt, wenn das Ding einmal durchgezogen worden wäre, weil ich die Befürchtung habe, dass so die Kernbotschaften, die da drin gestanden haben, und die ich also auch so genannt versucht habe zu benennen, dass die etwas untergegangen sind in dieser etwas eher emotionalen Debatte, die da mittendrin war. Das hat sich auch nachher in der Diskussion dann so ein bisschen bestätigt. Es ging nämlich da dann auch wieder nicht um das große Ganze, sondern eher um Kleinigkeiten. Und ich ganz kurz vielleicht so als in drei Sätzen als Inhalt, was mir wichtig war, zum einen herauszustellen, dass wir selbst dran schuld sind an der Situation, wie sie zurzeit ist, und dass man da nicht hingehen soll und die Medien für verantwortlich machen soll. Ich habe eine sehr provokante These auch aufgestellt, die ist aber zumindest aus zwei persönlichen Gesprächen mit Journalisten belegbar, und ich kann euch auch Artikel zeigen, die das eigentlich auch nachvollziehen lassen. Ich habe gesagt, die Medien sind auch etwas enttäuscht von uns und schreiben deshalb möglicherweise negativ. Nicht alle, aber einige. Weil wir einfach gewisse Hoffnungen geweckt haben und Dinge vorangebracht haben, die wir jetzt in dem Moment, wo wir sie eigentlich zumindest theoretisch umsetzen können, das nicht hinkriegen. Und uns dafür mit irgendwelchem Kleinscheiß verzetteln und peinlichen Aktionen, die natürlich dann auch wieder dankbar von einigen anderen Medien aufgenommen werden. Das Zweite, was ich gesagt habe, war, dass ich habe es nicht genau in diesen Worten gesagt, aber dass die Fraktion kein Gesicht oder kein Profil hat, weil sie hat kein Konzept und kein Ziel. Damit meine ich jetzt nicht, nächste Woche schreiben wir drei kleine Anfragen, sondern damit meine ich, was wollen wir als Thema, also das ist das klassische Agenda-Setting auch oder gehört dazu, was wollen wir als Thema im nächsten halben Jahr nach vorne bringen? Und wie erreichen wir das? Mit welchen Mitteln? Mit welchen Inhalten? Und der dritte Teil bezog sich im Prinzip, oder das nächste bezog sich im Prinzip so auf die Zusammenarbeit Landesverband und Fraktion. Da habe ich Vorschläge gemacht, wie das an einigen Bereichen einfach besser gestaltet werden kann, wo es teilweise auch schon funktioniert. Grob gesagt ist es bei einigen Sachen einfach mal machen und nicht Tage, Wochen, Monate lang darüber diskutieren, welche Standards und Prozedere man dafür entwickeln muss, weil dann hat man wieder endlos Diskussionen, sondern dass man einfach mal hingeht und macht. Ich habe dann auch zwei Beispiele gebracht, wie man Leute auch wirklich mal antriggert, anfixt, neugierig macht, und habe außerdem darum gebeten, in einigen Bereichen etwas professioneller und komprimierter Informationen bereitzustellen. Weil wir machen das und wir holen auch übrigens Leute ins Boot, das habe ich heute auch gesagt. Ich habe gesagt, wir holen andauernd Leute in die ÖA rein und sagen, also von der Fraktion, und sagen, was ist da los? Oder könnt ihr uns da helfen oder habt ihr eine Meinung dazu oder wird das bei euch behandelt? Umgekehrt passiert es eher selten, bis gar nicht. Ich hoffe, dass das so ein bisschen zumindest bei einigen rübergekommen ist. Ich habe aber die Befürchtung, dass das halt in dieser Diskussion oder durch die Diskussion zwischendrin eher untergegangen ist. Ich weiß jetzt nicht, wie andere das sehen. Was mich auch, und da war ich echt an einem Punkt, das auch, glaube ich, einmal sehr deutlich gesagt, genervt hat, war, dass man merkt eigentlich immer dann sehr gut, dass man recht hat mit bestimmten Dingen, wenn andere versuchen, an total unwichtigen Kleinigkeiten langzuziehen beziehungsweise aufzuzeigen, dass man da doch völlig falsch liegt. Also das beste Beispiel war die Geschichte, als ich sagte, so im Nebensatz nur erwähnt habe, ihr habt eure Protokolle, macht bitte mal Ergebnisprotokolle. Das wäre viel, viel besser und ist eigentlich auch angemessen und normal. Ist auch außerdem so im Nebensatz haben wir gesagt, euer letztes Protokoll ist vom 13.11. Und da gab es dann auch sofort wieder bla bla, stimmt nicht. Und es musste dann wirklich Michelle Marsching hingehen und einen Screenshot von der eigenen Fraktionswebseite hochhalten, damit einige das glauben. Und das ist sehr ermüdend, wenn man dann an so Kleinigkeiten, um die es in dem Moment eigentlich gar nicht geht, sondern es geht ja um das Gesamt, kämpfen muss. Also ich weiß nicht, wie die anderen das gehen haben. Das ist immer sehr schwierig, wenn man selbst viel redet in dem Moment bei so einem Vortrag. Mir ist aufgefallen, dass gerade Fraktionsmitarbeiter sehr häufig genickt haben. Ich habe aber jetzt natürlich nicht alle Reaktionen auch so die zwei Stunden über beobachtet. Wenn ich da als Beteiligter was zu sagen darf, gerne. Dann muss ich dir da recht geben. Genau diese Nummer habe ich auch beobachtet, dass es eigentlich, dass du eigentlich Beispiele bringen musstest, um Sachverhalte zu erklären, um Probleme zu erklären, dass aber sich Leute immer wieder an diesen Beispielen aufgehangen haben, versucht haben, dann dagegen zu argumentieren, warum sie jetzt nicht in Anführungszeichen schuld sind. dieses Schulddenken. Ich glaube, dieses Denken in der Kategorie Schuld ist das Problem an der Stelle. Ja, ich wollte es auch gerade irgendwie anmerken, es geht um Ausflüchte. Ne? Das ist halt ein typisches Ausfluchtsverhalten. Ja, es wurde ja von Seiten der Fraktion, beziehungsweise ich glaube konkret vom Daniel Schwert ja auch gesagt, dass er so ein bisschen das Vertrauen nicht hat oder verloren hat. Und wenn, dann gilt es natürlich, das auch aufzubauen. Da braucht man natürlich aber auch beide Seiten für. Und ich glaube, wir haben nicht das Vertrauen in die Fraktion irgendwo verloren oder irgendwo gezeigt, dass wir der Fraktion nicht vertrauen würden. Insofern kann ich nur hoffen, dass die Fraktion auch der ÖA und natürlich dem Landesverband in Zukunft wieder, beziehungsweise die es bisher nicht konnten, dann doch besser oder bald richtig können. Mich persönlich hat noch eine zweite Sache recht irritiert. Und zwar waren zwei Leute da aus der nicht aus der Fraktion, sondern halt Mitarbeiter aus der Fraktion. Ich weiß nicht, Peter war ein, glaube ich, persönlicher Mitarbeiter und der Geschäftsführer der Fraktion, der Harald Wiese, wenn ich mich nicht irre, haben ja beide auch Wortbeiträge gehabt. Und die haben mich recht irritiert, denn die hatten eigentlich nicht direkt was mit unserem Thema zu tun und richteten sich aber dennoch sehr stark an die Leute aus der Fraktion, dass da auch quasi eine interne Kritik geübt wurde und ich mich so ein bisschen, ja, ich will nicht getrollt gefühlt habe, aber das Gefühl hatte, dass da jetzt quasi diese Sitzung als Plattform genutzt wird, um mal sich selber ein bisschen Luft zu machen. Und das fand ich schon eigentlich sehr irritierend. Ich weiß nicht, ob das jemand anderem auch so aufgefallen ist, aber mir ist es das wichtig, hier zu sagen. Der Peter, ich habe mit dem kurz, also ich musste einmal auf Toilette und dann stand er im Flur und dann habe ich kurz mit dem gesprochen. Den habe ich dann gefragt, ob er nicht in die Sitzung dabei war. Der hat ja so einen ziemlich langen Beitrag gemacht, da habe ich gedacht, war der nicht von Anfang an dabei, weil das waren die ersten drei Folien, die ich aufgelegt hatte, die er dann im Prinzip mit eigenen Worten und etwas länger wiedergegeben hat. Harald Wiese kann ich jetzt so nicht viel zu sagen. Ich habe mit dem mal während des Bundesparteitags 20 Minuten gesprochen. Da habe ich einen sehr großen Redeanteil gehabt, muss ich zugeben. Und da hat er dann irgendwann zwischendrin gesagt, eigentlich sehe ich das genauso wie du. Und er hat also in vielen Punkten, also diese Konzeptlosigkeit, die sieht er genauso. Der ist wohl jetzt etwas umstritten. Das habe ich auch heute gemerkt, als es wohl irgendwie ins Politische ging, weil er hat da ja wohl etwas so viel Sand nachgefragt, ob er sich auch äußern dürfe, wenn es jetzt um eine politische Inhalte geht. Ich weiß nicht, da könnt ihr beiden, also Daniel und Kai, vielleicht mal was zu sagen. Ja, ich greife das mal auf. Also ich habe ja auch eben auf Haralds Beitrag dann nachher auch noch reagiert. Ja, der ist jetzt da in den letzten Tagen halt so ein bisschen sicher angeschossen und man kann das sicherlich so stehen lassen, dass es da durchaus Kritikpunkte und so weiter gibt und gab. Er hatte sehr viel Streitereien, jetzt mit dem Dietmar zuletzt. Das will ich jetzt auch alles gar nicht thematisieren oder ist im Prinzip hier für den Rahmen auch völlig egal. Was mich in der Tat genauso irritiert oder gewundert hat, dass beide dieses Statement da jetzt heute Nachmittag so in diesem Rahmen abgegeben haben. Ich fand halt, dass das beides so ein bisschen, am Thema dann tatsächlich vorbei war oder zumindest nur angestreift hat, mehr oder weniger. Fand ich beides ein bisschen merkwürdig. Harald würde ich jetzt an der Stelle einfach erstmal im Moment einen Haken hintermachen, auch wenn er zum Beispiel am Anfang gesagt hat, von wegen schlechter Stimmung und so weiter, das habe ich auch ganz klar nochmal dargestellt, die schlechte Stimmung ist zurzeit bei ihm, weil das halt alles noch nicht so läuft, wie er sich das vorstellt. Und im Rest der Fraktion oder gerade auch eben des Mitarbeiterstabs gibt es eben ganz im Gegenteil eben keine schlechte Stimmung. Und ich glaube, das kann ich ganz gut beurteilen. Ist ja nicht immer alles Gold, was glänzt, das ist aber auch okay und gehört dazu. Was Peter Rath angeht, ich habe nachher nicht mehr zugehört. Der hat sehr lang gesprochen, ich weiß. Das ist für die, die es nicht wissen, ich glaube, der persönliche Mitarbeiter vom Joachim. Ganz kurz dazu, die beiden Beiträge hatten für mich auch so ein bisschen Heckenschützencharakter, was ich an der Stelle auch in dem Rahmen überhaupt nicht verstanden habe. Aber das ist, wie ich dir sagte, Achim, wie Daniel jetzt auch nochmal bestätigt hat, dass der Harald die Wahrnehmung hat, dass die Stimmung schlecht ist. Ja, der hatte einfach zu viele Berührungspunkte mit dem Dietmar. Die kommen überhaupt nicht miteinander klar, die beiden. Ja, wobei, also da gebe ich euch recht, mir ging es jetzt aber mehr um die Punkte, die anderen Punkte, die er angesprochen hat, also diesen Punkt Konzept. Also dass man wirklich mal strategisch anfängt zu denken. Ja, mir ging es auch jetzt nicht unbedingt um letztendlich die Inhalte, sondern tatsächlich nur, dass es quasi ja in der Runde quasi vorgetragen wurde. Aber also das haben wir ähnlich gesehen schon. Was dieses Konzeptionelle angeht, Achim, das hast du ja auch vorhin selber auch schon mal gesagt, ne? Das fehlt ja auch durchaus in der Tat. Also dieses grobe Konzept, ja, wo wir einfach wissen, hey, das sind immer so Punkte, da können wir immer wieder dran arbeiten. Das haben wir zumindest für 2012 halt eben nicht aufgestellt. Das haben wir jetzt für 2000 oder sind gerade dabei, das für 2013 etwas anders zu gestalten. Da haben wir ja Montag auch durchaus Schwerpunkte halt eben festgelegt. Ob das jetzt irgendwie die super Lösung ist, das weiß ich nicht. Das wird sich dann zeigen in den nächsten Wochen. Aber ich kann mir schon ganz gut vorstellen, dass das so jetzt besser funktioniert. Michelle hatte zum Beispiel ja auch vorhin was Wichtiges gesagt. Wir haben eben versäumt, zu Beginn uns wirklich da einfach mal so ganz in Ruhe zusammenzusetzen und uns eben genau über solche Dinge zu unterhalten. Ne? Es gibt sicher einfach auch ganz unterschiedliche Auffassungen bei den 20 Abgeordneten, wie die sich und ihre Politik, sag ich mal, irgendwo sehen und wofür sie da irgendwo einstehen. Das ist alles gar nicht so recht besprochen und diskutiert worden. Ja, aber das ist das, was ich eigentlich immer wieder sage. Im Haus fängt man mit dem Fundament an und nicht mit der Kücheneinrichtung. Ja, aber die Küche steht jetzt, also die Kaffeemaschine, ne? Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht noch ein paar Steine holen. Ist an der Stelle aber aus meiner Sicht einfach unrealistisch, zu sagen, dass wir da reingehen und uns als allererstes konzeptionelle Gedanken machen. Entschuldigung, dass ich das schon wieder sage, dafür ist der Arbeitsaufwand, der dahinter steckt, einfach erstmal zu groß, um erstmal das große Ganze zu sehen. Das heißt, du musst erstmal in den politischen Betrieb reinkommen. Man kann darüber reden, ob wir uns dafür zu lange Zeit gelassen haben, jetzt mal konzeptionell was anzugehen. Das können wir durchaus vielleicht mal anmerken und auch als Kritik aufnehmen. Aber man kann nicht erwarten, dass wir da reingehen und als allererstes ein großes Konzept vorlegen. Das funktioniert aber richtig. Das Stichwort heißt Arbeitsteilung und es hat an einem Beispiel sehr gut funktioniert. Das ist jetzt eure Transparenzgruppe. Davon ja, aber, ach, und bevor du mit der Arbeitsteilung weiterredest, das ist das Vertrauensproblem. Ich will keine Namen nennen, aber da gibt es durchaus Leute, denen vertraue ich dann einfach auch nicht. Das kann an mir liegen, das weiß ich nicht. Will ich jetzt nicht beurteilen, aber es gibt da Leute, denen würde ich nicht einfach, da hinterfrage ich das. Also vielleicht nicht öffentlich, aber ich hinterfrage das auf jeden Fall für mich selber, wenn das aus bestimmten Quellen kommt. Ja, ich geb dir da ja recht. Also ich meine, das war ja bezeichnend beispielsweise. Ich habe das gewusst, vor dem Vortrag habe ich gewusst, als ich das Thema Störerhaftung WLAN auf den Tisch gebracht habe, dass da sofort jemand ankommt und deswegen Theater macht. Und habe natürlich dann auch das Gegenbeispiel geklauter SPD-Antrag sofort parat gehabt, wo dann genau gegenteilig gehandelt wurde. Also das ist ein Vertrauensproblem, ja. Das ist blöd, die beiden Themen hier wieder zu diskutieren, weil ich glaube, sowohl Daniel als auch ich waren in beiden Fällen, ich weiß nicht, ob es bei dem Raucher-Ding auch so war, ich war aber auf jeden Fall in beiden Fällen konträrer Meinung. Ich glaube, Daniel hat damals sogar in der Diskussion sogar wortwörtlich gesagt, es sind zwei Sitze, die da abzustimmen sind. Lest die euch eben durch, dann stimmen wir das ab. Entweder war es Daniel oder es war Michelle, ich weiß es nicht. Und bei dem Nichtraucherschutz habe ich ja auch hinterher noch ein schönes Fass aufgemacht und habe gesagt, so, jetzt ziehen wir den Antrag zurück, den wir da vorher gestellt haben. Ich habe es euch gleich gesagt. Da muss man einfach vielleicht auch mal den Leuten reden, die es betrifft. Blöd. Ja, das habe ich auch versucht. Also bei dieser störerhaften Sache, genau, das hat Achim ja auch heute Mittag noch gesagt, das waren tatsächlich genau meine Worte, die ich damals eben gebracht habe. Das Ding ist keine hochkomplexe Studie, über die wir irgendwie hätten stundenlang beraten müssen. Das Ding war mega easy und ja, das ist einfach, das, da haben wir halt eben einfach gefailt. Und bei dieser SPD-Nummer gab es ja durchaus unterschiedliche Ansichten. Ich habe dem ja seinerzeit tatsächlich sogar zugestimmt, weil ich diese Idee dahinter ganz interessant fand, halt eben der SPD da quasi so einen Antrag wegzunehmen, auch wenn der inhaltlich halt eben irgendwo halt blöd war, ja. So diesen Move, den fand ich ja ganz, ganz witzig und ganz nett. Ja, spielt auch tatsächlich gar keine Rolle. Der Fakt ist dann tatsächlich eben diese Vertrauensnummer, die, was Kai gerade auch gesagt hat, das funktioniert eben nicht an allen Stellen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, bei dieser Störerhaftungsnummer war es dann damals Michel, der den Antrag, glaube ich, dann eingebracht hatte nach irgendeinem Telefonat mit Christopher Lauer oder was, wenn ich es, glaube ich, richtig im Kopf habe. Und das war auch zu einem Zeitpunkt, wo Michel zum Beispiel in der Fraktion einen sehr, sehr schwierigen Stand hat. Ja, also wo er sich ja auch zum Putzmann hätte wählen lassen können und er wäre nicht gewählt worden. Und das hat die Sache halt damals dann noch schwieriger gemacht. Also das Problem ist da wirklich diese Vertrauensnummer dann auch, oder dann einfach zu sagen, hey, da hat sich jemand mit irgendeiner Nummer beschäftigt, das ist okay und ich glaube dem dann ein. Das Problem ist, dass Arbeitsteilung in dieser Fraktion bedeutet, dass 16 Leute die Arbeit von 20 machen. So sieht's mal aus. Ich springe jetzt mal kurz dazwischen. Ich glaube, wir kommen ein bisschen zu tief in Einzelpunkte rein, die wir zum Teil ja auch schon in, ich sag mal, vergangenen Sitzungen als Einzelthemen hatten. Und würde vielleicht nochmal so ein, so eine Art nicht Zusammenfassung, aber vielleicht so ein paar Fazit. So eine Art Fazit von der Sitzung heute ziehen wollen. Hat da jemand zwei, drei Sätze zu? Ja, ohne also, noch mal so tief jetzt in die Einzelpunkte reinzugehen. Was ich glaube sinnvoll wäre, aber ich möchte nicht, dass ich das mache, sondern jemand anders macht. Vielleicht, also ich formuliere da gerne mit. Am liebsten wäre mir sogar ein MDL, diese Kernbotschaften, also diese wichtigen Punkte, die ihr, also ich sage jetzt, spreche jetzt speziell dich, Kai, und dich, Daniel, an, die auch ihr als wichtig seht, dass ihr die möglicherweise nochmal auf die 20-Piratenliste packt, verknüpft mit irgendeinem Datum oder irgendeiner Aktion oder einer Idee, wie es jetzt weitergeht, weil das fehlte heute etwas, wie jetzt genau weitergemacht wird. Eigentlich hatte ich mir das gehofft. Ich hatte gehofft, dass also diese 20 Folien 30 Minuten dauern, dass dann 20 Minuten wie böse gebasht wird, dass wir dann alle eine rauchen gehen und dass dann konstruktiv gearbeitet wird. Das war meine Hoffnung von diesen 2,5 Stunden. Also ich habe ja zwei Outcomes quasi schon notiert. Und zwar einmal ist das, dass es durchaus schon gute Zusammenarbeit gibt zwischen einigen AKs und der Fraktion und das weiter ausgebaut wird. Das ist jetzt nicht die primäre Sache hier aus der ÖA, aber wir sehen ja, dass es sich überschneidet. Also Beispiel, wir hatten ja eben diese Toll Collect Sache und da müssen wir alle sehen, dass wir quasi an dem Kontakt dranbleiben. Jetzt nicht speziell auf diese Toll Collect Sache, sondern auch für die anderen AKs quasi auch von Landesverbandsseite pressemäßig da sind und gleichzeitig das mit der Fraktion verschränken. Das zweite war, was ich mir notiert habe, dass innerhalb der Fraktion für 2013 wohl vier Top-Themen in Anführungsstrichen angedacht sind und wir quasi dann auch, denke ich, die zusammen mit der Fraktionspresse und dann inhaltlich mit der Fraktion vielleicht auch weiter bearbeiten können. Ich weiß nicht, ob der Harald da ist, der Harald Franz. Ist nicht da, der faire Pirat, ne? Denn ich glaube, der hatte sich da auch noch zwei, drei Punkte zu notiert. Das war so quasi mein positives Fazit, was ich damit rausgenommen habe. Und das wären auch so die Punkte von meiner Seite, die ich denke, die man weiter dann ausbauen sollte und wo man dranbleiben sollte. Und sonst gehe ich halt nächstes Mal mit und dann klappt das schon. Bin ich ein bisschen dazwischen, vielleicht der Daniel nochmal oder Kai von eurer Seite auch so ein. Ja, also ich sehe durchaus Lösungssätze, also das, was du gerade gesagt hast, zum Beispiel eben mit diesen Themen, die wir so als grobe Themen vorgesehen haben. Ich glaube, das ist schon mal ganz wichtig. Das geht so in die Richtung einer konzeptionellen Arbeit dann tatsächlich. Und dann, was die klassische Öffentlichkeitsarbeit dann eben angeht, was ich vorhin noch so zum Ende nochmal gesagt hatte, es gibt so zwei Kernbereiche, wo ich uns eben relativ stark sehe, beziehungsweise besser ausgerückt, wo wir relativ gut uns verbreitern können. Das ist einmal so dieser Social Media Bereich, da gibt's viel noch zu verbessern, und zum anderen eben tatsächlich die Pressearbeit dann tatsächlich aufs Kommunale runtergebrochen. Da haben wir es viel, viel einfacher als ständig zu versuchen, irgendwo einen Satz in der Süddeutschen zu erhaschen. Es ist viel einfacher, halt eben im WAZ-Lokalteil einen kompletten Artikel zu kriegen mit Piratenpolitik. Und da müssen wir halt einfach, glaube ich, noch viel, viel Kraft reinsetzen. Und da brauchen wir als Fraktion eben tatsächlich auch den Landesverband, weil das können wir nicht alleine leisten, da eben gerade auf kommunaler Ebene auch viel noch besser zu machen. Du wolltest einen Abriss von dem, was heute, wie wir die Veranstaltung wahrgenommen haben, oder was meinst du jetzt, Uwe? Ja, jetzt, ich sag mal so als Fazit, was lernen wir draus und nehmen es mit quasi als To-Dos für die nächste Zeit und ins nächste Jahr rein? Ja, wie schon gesagt, das Konzeptionelle ist tatsächlich eines der Hauptthemen dabei. Die Zusammenarbeit mit dem LV an sich, da bin ich mir ja auch noch nicht so sicher, wie das insgesamt funktionieren kann. Ich habe ja da auch durchaus schon Kritik geübt an der Zusammenarbeit mit dem LV. Da will ich mich auch bemühen, das besser zu machen. Interessant fand ich heute übrigens, dass Achim ja ähnliche Worte benutzt hat wie ich, was das Liquid Feedback betrifft. Ich hatte tatsächlich irgendwie vor 3, 4, 5 Wochen auch gesagt, wenn wir Liquid Feedback nicht pushen, wer soll das dann tun? Wir sind momentan die Werbeabteilung für Liquid Feedback, lass uns das bitte nutzen. Da würde ich auch noch einen Fokus drauf legen, dass man das besser anschubst. Insgesamt fand ich die Veranstaltung positiv, auch wenn dann an einigen Stellen wirklich ins Persönliche, also wirklich sich an einzelnen Dingen aufgehangen wurde. Ich glaube, bei vielen Leuten ist da durchaus was hängen geblieben heute. Ich würde sagen, man lässt das erstmal so ein bisschen sacken bei einigen und vielleicht hilft es dann auch. Wobei ich da tatsächlich auch Kandidaten habe, wo ich mir für die Zukunft echt Gedanken machen muss, kriegt man die wieder eingefangen oder kriegt man sie nicht mehr eingefangen? Und die Konsequenzen sind halt blöd, wenn man es nicht hinkriegt. Insgesamt kann ich nur noch mal sagen, vielen Dank dafür. Und wir sollten auch solche Veranstaltungen durchaus häufiger machen. Gerade was so alternative Pressearbeit betrifft, wäre mir auch ganz wichtig, dass wir das irgendwie auch nochmal in den Fokus heben. Tatsächlich zu sagen, wobei wir es hier schon ein paar Mal gesagt haben, trennt euch mal von dem Gedanken, dass ihr der Presse sagen könnt, was die zu schreiben haben, das funktioniert nicht. Verliert einfach mal den Fokus auf die Presse, sagt einfach mal, okay, wir hauen mit DMs raus, steht egal, aber was damit wird, ist uns egal. Lass uns mal lieber gucken, dass wir unsere Themen auf anderen Kanälen gepusht kriegen. Ich glaube, das ist so der wichtigste Aspekt, der für mich heute nochmal emporgehoben wurde. Okay. Das ist übrigens auch ein Punkt, der ist mir auf der Bahnfahrt eingefallen. Ich hätte es gerne im Vortrag nochmal gebracht, aber habe es da irgendwie vergessen, weil es halt, wie gesagt, zwischendurch auch ein bisschen emotional war. Es ist natürlich berechtigt auch zu sagen, man hat da seine Tages- und Routinearbeit, die sehr viel Zeit frisst. Sehe ich genauso. Auf der anderen Seite habt ihr als MDL ein anderes Gewicht auch in der Öffentlichkeit als jetzt beispielsweise der Landesverband. Und wir als Landesverband können wirklich nur mit Knallerthemen in den Medien punkten. Was man aber machen kann, ist, ich sage jetzt mal in ganz böse, eure Popularität nutzen und dann über mehrere Kanäle bestimmte Themen pushen, also das jetzt nicht beispielsweise direkt in einen Antrag oder eine Gesetzesänderung formulieren und umwandeln, sondern den Namen Daniel Düngel oder Kai Schmalenbach nutzen, so wie wir es ja beispielsweise beim Nichtraucherschutzgesetz auch gemacht haben mit den Ruhrbaronen, und das dann gemeinsam nach vorne bringen. Also in Blogs, in Schriften, in Konzeptpapieren, wie auch immer. Wie gesagt, da wo wir es tun, funktioniert es ja. Da kommt auch Resonanz und die Resonanz ist meistens gut. Aber ich will mal kurz zum Schritt zurück unsere Popularität nutzen. Halte meinen Namen nicht für populär, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass ich mir das auch überhaupt erstmal erarbeiten muss, dass ich da einen Namen habe, der irgendein Gewicht hat. Momentan habe ich zwar das Gefühl, dass man mich im Landtag einigermaßen ernst nimmt, ich habe aber nicht das Gefühl, dass das irgendwie draußen in irgendeiner Form eine Rolle spielt. Das heißt, wenn man Popularität nutzen will, dann muss man zumindest erstmal irgendwie mal so ein paar Dinge auch auf die Kette gekriegt haben. Das würde bei mir zum Beispiel bedeuten, dass man eine Rede nicht so verbockt, die eigentlich gut ist. Und das gegebenenfalls auch in einen Rahmen packt, dass man im Prinzip dann dieses Nichtraucher-Ding auch noch medial begleitet, irgendwie in irgendeiner Form. Das mit dem Ruhrbaron hat ja geklappt, aber ansonsten hat es nicht geklappt. Ja, ich glaube für Popularität, den Ruf, man sollte unsere Popularität nutzen, sind wir noch zu früh dran und da müssen wir echt erstmal selber dran arbeiten. Unterschätzt das an einem Punkt nicht. Wenn du als Kai Schmalbach oder völlig, nimm irgendeinen x-beliebigen anderen Namen, vor allen Dingen vielleicht wichtig an der Stelle auch Sprecher bla bla bla, also für ein bestimmtes Thema. Darunter steht dann Mitglied der Landtagsfraktion Piraten. Das ist ein Unterschied mit Tag und Nacht gegenüber Mr. No Name äußert sich zum Thema XY. Kai, du hast doch vielleicht die Pressemitteilungen der Bundespartei zu diesen Fangeschichten gelesen. Und ich sag mal, du bist allemal besser als der Pressesprecher von Berlin-Zehlendorf. Das hatte ich übrigens echt gedacht, das wäre ein Scherz. Aber okay. Okay, wir kommen. Ich will ganz kurz noch drauf eingehen. Also natürlich hat das einfach ein tatsächlich anderes Gewicht, wenn da eben drunter steht, Mitglied des Landtags, energiepolitischer Sprecher, hast du nicht gesehen. Das ist ein Titel, mit dem man in Deutschland ja irgendwie schon so ein bisschen was anfangen kann. Und das wird ja auch in der Presse gern mit abgedruckt und so weiter und so fort. Also eine gewisse Popularität ist da ja durchaus nicht abzustreiten. Also es ist schon gar keine Frage. Ich fände das sehr wichtig. Ich wollte eine Sache noch aufgreifen, die Kai auch gerade gesagt hat. Also ich würde mir wirklich wünschen, wenn wir das, was wir heute gemacht haben, tatsächlich in aller Regelmäßigkeit irgendwie hinkriegen. Von unserer Seite aus seid ihr da jederzeit herzlich gerne eingeladen, dass wir diese Veranstaltung einfach tatsächlich mal alle paar Monate wiederholen und uns einfach ganz zwanglos über ein paar Punkte im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und so weiter unterhalten. Da möchte ich kurz einhaken zu der Geschichte mit der Pressesprecherin aus Berlin-Marzahn. Das war ein Fail von der Martina Flasch aus der SG Presse, den sie aber nicht, also den kann man ihr nicht vorwerfen, sie war nicht in der Sache drin. Sie kam ins Pad und meinte, dass wir in der letzten PM schon die gleichen Leute mit O-Tönen drin hatten, wir sollten andere O-Töne reinholen, die PM sollte schnell raus. Und dann haben wir eben eine der Pressesprecherinnen genommen, die an der PM auch mitgearbeitet hat. Das war der Grund. Okay. Wenn wir da mehr Zeit gehabt hätten, hätten wir da mit Sicherheit noch wen reinholen können, aber das war auf die Schnelle nicht machbar. Das Blöde daran, an der ganzen Geschichte, war dann letztendlich, dass die Martina das irgendwie vergeigt hat, die rauszuschicken und die dann letztendlich abends um 9 erst rausging, wo wir dann auch dachten, mein Gott, da hätten wir jetzt wirklich. Okay, geht aber zu weit rein, glaube ich jetzt. Also genau. Wird ihr ja gar nicht hier vorgeworfen oder irgendwas. Wenn überhaupt jetzt noch ein Fazitpunkt von heute jemand, sonst würde ich sagen, wir gehen zum nächsten Punkt rüber. Ich möchte da nur kurz anmerken, was das Wirken ins Innere angeht. Also jetzt mal die ganze Außendarstellung haben wir jetzt gehabt. Wir haben im Februar den Tag der politischen Arbeit und ich denke, dass wir da auch nach innen, auch was die Konnektion mit den, die Verbindung zu den Arbeitskreisen angeht, auch nochmal auch von Seiten der AGÖA dran arbeiten können, was die Kommunikation betrifft. Okay. Wenn wir durch sind mit dem Thema, würde ich mich nur gerne an der Stelle ausklinken. Ja, gerne. Also ich hätte vielleicht noch einen ganz kleinen Punkt. Ich habe eine Sache, auf die ich angesprochen worden war, aus der in Anführungsstrichen Basis, mal mit reingenommen heute auch, wo Abgeordnete in den nächsten Wochen, ich sag mal, sehr stark unter Beobachtung stehen werden. Das ist im Rahmen des Kandidatenportals / Wiki-Seiten bezüglich Unterstützerunterschriften. Da wurde dann auch noch kurz drüber gesprochen und es gab davon den Abgeordneten so mehr oder weniger die Meinung, dass sich da jeder selber zu entscheiden soll, wie er das macht und wenn er das macht, gegebenenfalls halt begründet, warum er es nicht tut oder warum er Unterstützerunterschriften gibt. Es ist durchaus bewusst, dass einerseits am Ende die Stimme natürlich auch jedes Abgeordneten nur eine ist und die so zählt, wie er da irgendwo abstimmen will, aber natürlich gegebenenfalls eine Unterstützerunterschrift ein bisschen mehr wiegt als von einem anderen. Da wurde dann noch kurz drüber gesprochen und da bedanke ich mich auch nochmal für, dass da so die Sicht aus der Fraktion von dem einen oder anderen mal aufgenommen wurde, angesprochen wurde. Ja, sehr gerne. Ein kleiner Hinweis noch, der Jaroslav, unser Streaming- und Protokollmann, hatte eben noch getwittert, dass die Aufzeichnung morgen beziehungsweise in den nächsten Tagen auf unserer Seite verfügbar sein wird. Also die, die nicht dabei waren, können sich das Ganze dann nochmal anschauen. Ich würde gerne nochmal was sagen, wenn die Möglichkeit besteht. Gerne, wenn es sich jetzt auf die Sitzung heute im Landtag bezieht, sonst dann direkt danach. Nee, dann besser direkt danach, weil das ist eine andere Sache. Okay. Okay, dann ich bin raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Guten ja, Daniel, vielen Dank. Danke. Ciao, Daniel. Gut, dann gehen wir jetzt zum nächsten Punkt über und mal ganz kurz den Harry Hupp zwischendrin. Mit den Pressepräsenz auf kommunaler Ebene. Also ich habe von Anfang an Folgendes gemacht. Ich habe die Einladungen zu den Crew-Treffen immer verbunden mit einer Pressemitteilung, die ich rausgegeben hat und die sich immer aufteilt mit Themennennung. Und dann habe ich immer drei Punkte drin wie Gedanke des Monats, Diskussionsthema des Monats und noch einen dritten Punkt. Und das wird von der Presse dankbar aufgenommen, wenn man denen Informationen gibt, die sie drucken können. Wir sind, was die Crew Brühl im Rhein-Erft-Kreis betrifft, wir sind bei jedem Crew-Treffen präsent gewesen in den Medien, also in der Presse. Und ich höre es auch immer von den anderen Crews, dass die es dann nicht sind. Und das ist eigentlich die beste Werbung, die wir für uns machen können. Und man könnte sich doch mal überlegen, ob es da nicht ein festes System geben sollte, wie die einzelnen Crews oder eben halt Kreisverbände medial nach außen gehen mit ihren Treffensthemen. Okay, ich würde vorschlagen, wenn du Lust hast, also bereite doch vielleicht mal ein paar Punkte dazu vor fürs nächste Mal mit ein paar Beispielen. Dann nehmen wir das nächste Mal richtig rein als Tagesordnungspunkt. Und du kannst vielleicht an ein, zwei Beispielen mal zeigen, was ihr dort quasi gemacht habt. Wir schauen, inwieweit man das vielleicht so als Idee mit reinbringen kann für andere Kreise, beziehungsweise auch für die Zusammenarbeit dann mit der Fraktion und hier der Landespresse. Ja, gerne. Okay. Nächster Punkt. Ich habe ihn genannt Next Steps NKF/PM. NKF steht für Neues Kommunales Finanzmanagement. Und da ist es so, dass der Matthias Bock seit über einem Jahr dran ist und mit Hilfe bzw. über die Landtags-ID Nordrhein-Westfalen versucht, die ja, Finanzdaten der einzelnen Kommunen, Bilanzen, also Statistiken, Ergebnisrechnungen etc. Als Daten zu bekommen. Und es ist so, dass das mehrfach zugesagt worden war, schon zum Zeitpunkt der Wahl etc. Und es jetzt endlich soweit ist, dass diese Daten wohl als Daten vorliegen. Die werden durch die Landtags-IT dann auch wohl veröffentlicht werden in den nächsten Monaten. Aber wir haben quasi darauf mehr oder weniger jetzt oder ab nächster Woche oder was Zugriff. Und die Frage ist, inwieweit machen wir da jetzt schon was zu? Ich habe da mit dem Matthias eben noch mal kurz oder sogar lange drüber gesprochen. Denn meine Überlegung ist, wenn wir jetzt einfach sagen, super, guck mal, wir haben hier Daten, und laden die irgendwo hoch und dann lädt sich jemand da eine viele Megabyte große Datei runter, in der dann, ich sag mal, Zahlen in einer großen Tabelle stehen, dann ist das zwar sicherlich für einige Spezialisten interessant, die sich so mit dem Thema Open Data vielleicht schon auch befassen, aber ich befürchte, dass es verpuffen wird oder verpuffen könnte, so in der Presse. Gegenargument wäre, wenn wir es jetzt nicht tun und die Daten schon jemand dann auch anders hat, dann sind wir nicht mehr die Ersten, die veröffentlichen. Ich fände es wichtig, dass diese Daten in irgendeiner Weise auch vielleicht aufbereitet werden, dass es also Leute gibt, die sich die anschauen können. Ich weiß nicht, ob das so schnell geht in der Fraktion, ob es nicht schneller geht, wenn quasi das Leute hier aus dem LV machen, weil hier auch viele Leute sind, die vielleicht IT-technisch ganz gut unterwegs sind. Gibt es da Fragen mal zu oder Anregungen? Ich habe jetzt einfach mal so losgequatscht ein bisschen. Meine Frage wäre, machen wir jetzt ganz kurzfristig eine PM dazu und sagen, die Piraten haben es jetzt geschafft, wir haben die Daten? Oder versuchen wir in den nächsten Wochen, das müsste dann aber auch wenige Wochen sein, ich sag mal bis direkt nach Weihnachten, mal diese Daten zu nutzen, irgendwie darzustellen, vielleicht so ins Netz zu packen, dass da auch ein Nicht-Spezialist irgendwas mit anfangen kann, um das dann zu pushen, zum Jahresstart zum Beispiel. Also von mir vielleicht eine kleine Ergänzung. Ich arbeite da ja mit Matthias Bock zusammen. Genau. Also die Daten haben wir heute bekommen. Das ist in der Tat eine große Excel-Datei, wo da also viele Städte aufgeführt sind und der jeweilige Posten in der Bilanz der jeweiligen Stadt oder Kommune dort dann mit jeweilig einem Euro-Betrag angegeben ist. Es ist auf jeden Fall so, das ist eben eine lange Liste, damit kann man, damit können erstmal nur Experten was anfangen, das ist auf jeden Fall klar. Das ordentlich aufzubereiten, denke ich, das braucht schon Zeit. Ich glaube, dass man damit ein bisschen was anfangen kann, geht relativ fix vielleicht, aber dass man da richtig was mit anfangen kann, das braucht auf jeden Fall Zeit. Mein Plädoyer wäre eigentlich schon dafür, zu sagen, hier, wir haben die Daten, wer möchte, kann sich schon mal angucken für Experten, aber davon unabhängig planen wir selbstverständlich eine Aufbereitung. Hört auf den Dr. Bob, der ist schlau. Ja, die Frage ist halt nur, ich habe gehört, weil es dann auch eben drum ging, beziehungsweise während der Sitzung noch kurz drum ging, ja, aber dann absprechen mit Ingo etc. Der ist aber jetzt in Urlaub, habe ich gehört, ist das richtig? Mhm. Stimmt. Weil dann können wir uns schwer absprechen, auch mit der Fraktion. Ingo ist nicht der Einzige, da sind noch zwei andere, die werden wohl da sein. Also okay. Darf von euch irgendwo Achim vielleicht irgendeine eine Meinung dazu, wie du das einschätzt vom Impact her und ob es nicht vielleicht tatsächlich ziemlich verpufft, wenn wir sagen, wir haben es jetzt und dann da aber im Zweifelsfall irgendein ZIP-File mit einem riesen Zahlenbuschel reinstellen? Also ehrliche Meinung, wir haben jetzt Weihnachten, das wird keine Sau interessieren. Zweitens, ich würde das gerne dann machen, wenn es zumindest ein bisschen aufgehübscht online verfügbar ist. Also nicht irgendwie jetzt einen Schnellschuss machen, sondern dann lieber 2-3 Wochen warten, das Ding einigermaßen schick online stellen oder in verschiedenen Versionen oder verarbeitbar als Rohdaten, als Excel-Sheet, wie auch immer. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Form euch die vorliegen. Ich habe nur gesehen, ihr habt da einen Umschlag. Ich hoffe, ihr müsst die jetzt nicht irgendwie einscannen oder so. Nee, schon mit TXT. Ja, CSV oder was. Und das dann im Januar, also beispielsweise irgendwie in der ersten oder zweiten Januarwoche verwursten. Also ich würde sagen, das eine schließt das andere nicht aus. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir jetzt eine Duftmarke setzen und sagen, hier, wir haben die Daten, und wir haben sie als erstes veröffentlicht und wir werden auch dafür sorgen, dass die aufbereitet werden. Aber da würde ich auf keinen Fall warten, bis nun die Regierung uns zuvorkommt und zuerst die aufbereitet veröffentlicht. Da habe ich schon Angst vor. Da sollten wir zusehen, dass da vielleicht auch ein Faden begonnen wird, wo man sagt, da haben wir mit angefangen, das ist unser Erfolg, das ist unser Transparenzerfolg, und da werden wir auch weiter dran bleiben und weiter das alles weiter aufarbeiten, genauso wie wir das auch mit dem Haushalt machen. Kurze Frage, wer hat denn damals diese Grafik gemacht von dem Haushalt auf der Webseite von der Fraktion? Der Tim war das. Auf Twitter Bren 666, glaube ich. Ja, wie gesagt, ich verfolge es ja auch schon sehr lange, im Prinzip seit ich das erste Mal davon gehört habe und habe immer gesagt, okay, halt uns auf dem Laufenden, weil wenn das sich abzeichnet, dass ihr die bekommt, das ist ein echter Kracher. Vor allen Dingen, wenn wir quasi die Daten veröffentlichen können, bevor das die IT tut. Jetzt haben wir zwar die Daten, wie gesagt, aber naja, die Frage ist, wie wahrscheinlich ist, dass da jetzt jemand anders hingeht und morgen sagt, und die Daten sind da und ich stelle sie jetzt mal so ins Netz, einfach unkommentiert. Also ich tendiere auch eher zu dem, wie Achim es beschrieben hat, weil wenn wir jetzt da morgen oder übermorgen eine PM zu machen, die Daten sind da und werden aufbereitet, das wird sich, glaube ich, nicht tief. Ich glaube nicht, dass da viel bei rauskommt. Was natürlich interessant ist schon, es ist vielleicht für bestimmte Leute, die sich eh auch damit beschäftigen, die sind natürlich vielleicht daran interessiert. Da ist die Frage, ob man es vielleicht nicht als PM macht, sondern wirklich auf die vielleicht die Seite bei uns packt. Und Leute, die so die Piraten verfolgen, da ein bisschen schon uns anschreiben können, die Sachen bekommen können. Das ist also wie viral verbreiten bin ich sofort dabei. Ja, wichtig, ja. Wichtig wäre nämlich dann vielleicht auch jetzt mal zu entscheiden oder zu finden, wer überhaupt diese Daten jetzt sichten kann und daraus was machen kann. Ob das allein die Fraktion macht oder ob wir die jetzt auch intern schon mal verteilen und auf Ideen hoffen. Jetzt im Prinzip ja aus dem Landesverband. Die Daten sind öffentlich, oder? Im Prinzip, meines Wissens, sind die... Ich höre jetzt nichts mehr. Ich auch nicht, wegen antworte ich da einfach mal. Ich konnte sie noch selber noch nicht sichten. Ich habe einen Überblick bekommen und habe auch quasi jetzt eine Kopie, dass ich mir das in den nächsten Tagen mal angucken kann. Aber die wären natürlich auch schon als Datei irgendwo auf eine Webseite stellbar und downloadbar. Ja, warum dann nicht einfach irgendwo hosten im Wiki oder so? Den Link über die Infoliste und dass auch alle das weiterverbreiten auf die lokalen Listen, dass jeder, der irgendwie da irgendwas von versteht, sich daran setzen kann, im Prinzip wie ein Plug-Wiki oder so. Also einfach Sachen zusammenholen. Wir haben einige Leute, die sich mit Verwaltungskram auskennen. Für mich hört sich das gut an. Frage ist, sollen wir mal noch dann morgen mit der Presse im Landtag sprechen und fragen, ob die da wirklich eine PM zu machen wollen? Bin ich nicht gehört. Bin ich jetzt hier rausgeflogen? Hallo? Jetzt hört man dich wieder. Knisterst zumindest zwischendurch. Okay, dann hatte ich hier gerade irgendwie keine Verbindung mehr. Kleinen Moment mal bitte, ich bin mal für eine Minute gerade. Das schafft nicht, ich bin auch mal eben für einen Moment weg, muss hier noch was erledigen. Okay, solange keiner was sagt, beantworte ich vielleicht einfach mal die Frage, was ist das für eine Datei? Das ist also eine CSV-Datei, also eine Datei, in denen die Spalten mit Semikolon voneinander getrennt sind. Sie besteht jetzt aus dem Kopf heraus, nagelt mich da nicht genau fest, aus vier Spalten. Da ist in der ersten Spalte die Kommune angegeben, in der zweiten Spalte die Nummer des Buchungskontos, in der dritten Spalte die Bezeichnung des Kontos und in der vierten Spalte die entsprechende Abschlusssumme. Wie groß ist die Datei, also vom Dateiumfang her? Also ungefähr aus dem Kopf waren das, glaube ich, 18 MB. Also ich finde das einen guten Vorschlag, die Datei vielleicht auch einfach in den Wiki oder in Cloud von irgendwo, es gibt ja dieses cloud.piratenfraktion.nrw.de hochzuladen und eine Mail mit einem Link dahin zu schreiben. Das Entscheidende ist also eben, dass wir mit der E-Mail dokumentieren, zu welchem Zeitpunkt wir das hochgeladen haben. Das scheint mir aus meiner Sicht sehr wichtig zu sein. Ja, ich bin wieder da. Lese gerade die letzte Zeile. Ja, ich weiß nicht, gibt es Speicherbegrenzung im Wiki, wie groß Dateien da sein dürfen? Ja, das Wiki wird sich nicht dafür eignen, glaube ich. Aber dann eher wegen der Bandbreite beim Download, ne? Aber ich glaube, genau, das ist kein Problem. Die Fraktion hat irgendwie so irgendwo Speicher, wo sie größere Mengen Daten ablegen kann. Solche Dinge, ja. Ich gucke jetzt mal selber nach, wie viel es ist. Ich glaube, das waren schon über 30 Megabyte oder sowas. Ich glaube, die Daten sind für 2009, 2010 oder 2010 und 2011. Ich habe die Daten jetzt nicht genau vor mir, deswegen sage ich das aus dem Kopf. Waren jeweils 18 MB. Also wenn das zwei Jahre sind, sind das zusammen 36 MB oder so. Ja, das kommt aber ziemlich genau. Einzeldatei oder schon gepackt? Eine TXT-Datei, also als mit Komma separiert, wie gesagt. Wenn du sie packst, dann hast du nur 10% größer etwa. Jo. Das dürfte stimmen, ja, das ist richtig. Da gehe ich auch von aus. Gut, dann wäre jetzt trotzdem die Frage, morgen nochmal mit einem von euch sprechen und dann stellt ihr es drauf und wir verbreiten es in der Partei etc. und überlegen dann, ob man es, ja, oder ob ihr es nochmal vielleicht veröffentlicht. Wie gesagt, also unsere Einschätzung jetzt zu einer richtigen PM dazu, das wird wahrscheinlich eher verpuffen. Ich glaube, das ist spannend eher, wenn wir es wirklich haben in Richtung visualisiert. Jo. Ja, sehe ich auch so. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrung ist, aber also meine Erfahrung ist, die PMs verpuffen eh alle. Ich weiß nicht. Ja, okay. Achim, würdest du denn, oder würdest du sagen, jetzt überhaupt noch nirgendwo reinstellen? macht da auch keinen Sinn, oder? Sonst haben in den nächsten Tagen irgendwo andere Leute es auch und dann stellen die es irgendwo hin. Also dann lieber wir direkt morgen, oder? Ich sag's mal so, wenn irgendjemand sich in der Lage sieht, die Daten etwas aufzubereiten oder da so grob schon mal irgendwie eine Tendenz zu erkennen oder Schlüsse draus zu ziehen, dann ist es, glaube ich, ganz clever, dass wir uns da einen kleinen Vorsprung vorbehalten. Tja, ja, aber das Risiko ist natürlich, wenn wir es nicht machen und jemand anders es anfordert, soweit ich weiß, dann ja, stellt es da jemand ins Netz. Ja, jetzt mal ganz ehrlich, wir reden immer von Open Data, jetzt haben wir Daten in der Hand, dann gehören die auch nur draußen. Und fertig. Und was wir damit machen, ist die nächste Frage. Könnte auch gut sein, dass sich dann, sobald wir die Daten raus haben, einfach jemand findet, der da entsprechend was für schreibt, was das irgendwie sortiert oder einbindet oder darstellbar, lesbar macht. So ein Typ wie der, wie heißt der, Jan Scheiberl zum Beispiel. Naja, im Prinzip geht das ja relativ einfach, weil wenn man sowas ich nenne es jetzt mal Excel, mit so Kreuztabellen darstellt, da kann man sofort mit arbeiten. Ja? Dann kannst du dir sofort, ich sag mal, zwei Städte nebeneinander legen und dir angucken, genau in der Bilanz beziehungsweise einzelne Ertrags- und Ausgabenfelder oder sowas, wenn die da auch mit drin sind in der Ergebnisrechnung. Dann aus verschiedenen Städten miteinander vergleichen und so weiter. Aber wie gesagt, das sind dann halt nur Leute, die so Software zur Verfügung haben und damit dann umgehen können. Sowas quasi ins Netz zu stellen, wird wahrscheinlich nicht ganz so einfach sein. Denn da bräuchte man natürlich schon irgendwo jemanden, der quasi ja da die richtigen Plugins für hat, beziehungsweise wirklich selber was schreibt. Aber insofern... Ja. Du reicht's ja auch im ersten Schritt, wenn du da Ergebnisse hast und die publizieren kannst. Du musst ja nicht direkt was zum Angucken haben. Also Daten raushauen und wenn dann jemand halt solche Zusammenhänge herstellen kann und da irgendwas rausfindet, kann man ja halt auch erstmal die Ergebnisse dann im nächsten Schritt nehmen. Das meine ich damit. Man muss ja nicht direkt dann als nächstes mit der Komplettvisualisierung von allem kommen. Na gut, visualisieren ist da wahrscheinlich eh schwierig, sondern es ist eher wahrscheinlich auch eine abfragbar machen. Oder ein einfach abfragbar machen. Naja, also man kann da sicher schöne Visualisierung machen. Man kann eine Karte von Nordrhein-Westfalen machen, man kann dann die einzelnen Haushaltspositionen in der Karte anzeigen lassen, wie man die auswählt oder sowas. Hierarchisch, also ich glaube, da lassen sich sehr schöne Dinge machen. Aber das ist, denke ich, ist einfach nur Schönheit und nicht Effizienz. Und naja, also ich glaube, das ist, um sich einen Überblick zu verschaffen, ist es, glaube ich, nicht nur eine Frage der Schönheit, sondern dass man da eben auch sehen kann, in welchen Gemeinden, in welchen Kommunen ist das wie. Das sieht man auf einer Karte einfach besser, als wenn man das dann alles irgendwie jeweils nachschlagen muss. Ich meine, wenn man sich natürlich nur für seine eigene Stadt interessiert, dann braucht man das natürlich nicht unbedingt. Aber auch dann kann es interessant sein, wenn man sieht, ist es die Nachbarstadt, die irgendwie ähnliche Probleme hat oder ähnliche Ausgaben, ähnliche Einnahmen, ähnliche Vermögenssituationen hat, die man auch selber aus eigener Anschauung kennt. Oder ist das in der Nachbarstadt, die man selber aus eigener Anschauung kennt, tatsächlich völlig anders? Ja. Ja, dann könnten wir natürlich auch überlegen, dass man eine PM macht, die sich richtet ganz klar so an eine Open Source, Open Data, Open was auch immer Gemeinde von... Uwe, ich muss mal eben kurz, hallo alle, ich muss mal eben kurz wohin. Wenn ihr ein Ergebnis findet, irgendwann im Laufe dieser Tool-Diskussion jetzt, protokolliert es bitte, ansonsten bis gleich. Jo. Dass man quasi wirklich eine PM macht, die klar in diese Richtung reingeht und quasi dazu aufruft, Leute, stürzt euch mit auf die Daten und macht was draus. Ich denke mal, das ist das Vernünftigste, weil bunte Bilder sind das, was als erstes zieht und nicht die reinen Fakten. Ja, also dass es nicht eine PM ist, die quasi sich jetzt schon in dem Moment an die Bürger richtet, in dem Sinne, sondern jetzt eine PM, die sich vielleicht, ja gut, eine PM richtet sich natürlich immer an die Presse, aber ich weiß nicht, ob es Publikationen gibt, die aufnehmen würden, einen Aufruf, Leute, macht mit und stürzt euch auf die Daten. Wäre gewissermaßen eine innerparteiliche Ausschreibung. Ja, eine innerparteiliche wäre es, wenn wir es so machen, wie wir eh gesagt haben, wir stellen es irgendwo drauf und packen es auf die Listen. Wenn man sagt, man macht eine PM noch dazu und lädt quasi alle in ganz Deutschland ein, jetzt sich auf die NRW-Daten zu stürzen und Vorschläge zu machen. Also die Presse wird es jedes Mal umschreiben, so dass es nicht eine Aufforderung von uns ist, sondern nur ein Hinweis von dem Redakteur oder von der Zeitung. Also sie werden sinngemäß umsetzen. Darf ich da mal eben kurz einen Gedanken reinbringen? Also meine Idee wäre jetzt folgende. Ich habe das jetzt einfach mal so verfolgt. Ich bin auch ein bisschen unschlüssig noch. Also Online-Stellen ist, glaube ich, nur da, und Online-Stellen und publik machen ist, glaube ich, nur dann sinnvoll, wenn man zumindest einen gewissen Mehrwert sofort schon beilegt in irgendeiner Form. Das kann ich persönlich jetzt nicht tun. Das müssen die Leute machen, die sich mit dem Thema sowieso grundsätzlich beschäftigen. Der muss nicht groß sein, aber zum Beispiel eine Visualisierung würde ich jetzt als Mehrwert ansehen. Eine PM draus machen, ja, das funktioniert aber auch wieder nur dann, wenn man gezielt bestimmte Redaktionen anspricht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass beispielsweise Heise, wenn man es vernünftig aufbereitet, darauf anspringen wird. Genau, das war auch meine Überlegung, aber dann müssten wir eigentlich auch die Daten haben, dass Leute sich die, dass Entwickler in Anführungsstrichen sich die runterladen können, oder? Denn es ist noch nirgendwo zum Runterladen. Ja, ja, man muss dann nicht nur den Mehrwert, man muss natürlich auch die Rohdaten zur Verfügung stellen. Genau, und da ist jetzt die Frage, stellen wir morgen oder jetzt gleich noch die Rohdaten zur Verfügung? Halte ich für Schnellschuss. Also dass ich würde das wirklich dann lieber so machen, dass die Leute, die also fit in dem Thema sind, also diese Visualisierung im Minimum hinmachen, dann macht man eine schicke Wiki-Seite mit Verlinkung auf die Originaldaten, die ja ziemlich groß sind, und ruft beispielsweise in einer Pressemitteilung und viral dazu auf, hier sind die Daten, wir haben damit schon mal angefangen, wir haben die und die Ideen, wer möchte das in irgendeiner Form zu verwursten. Genau, aber das könnte man ja morgen machen dann, oder? Ich habe dafür morgen keine Zeit. Also wenn das jemand hinkriegt, ja, gerne. Oder in den nächsten Tagen machen. Also wie gesagt, also was dazu visualisieren, glaube ich nicht, dass wir das so schnell hinkriegen. Oder ja, für höchstens für eine einzelne Visualisierung macht, denke ich mal, auch keinen Sinn. Aber so ein Aufruf und das Bereitstellen der Daten. Also sagen wir mal so, ich könnte mir halt vorstellen, wenn wir es nicht tun, dann sind die Daten halt trotzdem übermorgen oder morgen im Netz. Du kannst von ausgehen, ne? Spätestens, wenn es irgendeine Piraten-Mailingliste gibt. Und ich glaube, für einen Aufruf ist auch eine Visualisierung nicht nötig, sondern schränkt eher noch die Leute in ihrem Gedankengang ein, weil ich, soweit ich das verstanden habe, sind das ja unglaublich umfangreiche Daten, wo wir noch überhaupt nicht übersehen können, wer sich da vielleicht welchen Punkt rauspicken wird. 18 Megabyte CSV-Dateien, da kannst du wohl von ausgehen, dass das umfangreich ist. Also nochmal für Blöde, da waren jetzt doch 4 Spalten insgesamt. Oder wie? Das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Die Spalten sind irgendeine Kennziffer, dann der Ort, wahrscheinlich nochmal eine Kennziffer zum Ort, dann ich denke mal sozusagen das Buchungskonto, eine Ziffer zu dem Buchungskonto, dann das Unterkonto da dazu und dann der Betrag. Denke ich mal. Also der Betrag in Euro. Und so kannst du dir quasi dann für jede Stadt, jede in Anführungsstrichen Bilanz und jede Ergebnis oder Ertrags oder wie auch immer diese Ausgaben, Einnahmen oder eher dann eine Ausgabenrechnung wahrscheinlich an den meisten Stellen aussehen. Und ich denke, man kann sich natürlich versuchen, sich des Gesamten anzunehmen, aber ich vermute fast, die interessantesten Auswertungen davon werden sich auf Einzelaspekte stürzen und die dann lieber mal irgendwie regional aufarbeiten im Vergleich irgendwie, wie sieht das in verschiedenen Städten in diesen Postenbereichen aus. Okay, aber dann finde ich, sollten wir schon hingehen, diese Daten halt irgendwo zum Download zur Verfügung stellen. Und das tatsächlich auf unseren Listen und vielleicht sogar dann auch über eine Pressemitteilung, die sich allerdings irgendwo an so eine Fachpresse noch richtet, öffentlich machen, dass die da zum Download sind. Also vielleicht, ich muss es mir auch eigentlich, ich habe auch morgen vielleicht einen Moment Zeit, mir die Sachen wirklich nochmal tiefer anzugucken, vielleicht mal selber ein, zwei Beispiele zu machen. Ich kann ja morgen nochmal mit jemandem aus der Fraktion telefonieren, wo das wenn abgeloadet werden würde. Oder weiß das jetzt jemand konkret? Habt ihr da so einen Server oder sowas, wo Sachen zum Download? Ihr habt da doch diese OwnCloud. Könnt ihr da einzelne Dateien public machen? Ja. Ja, dann sehe ich hier auch, dass es... Du aber einfach irgendwo platt auf dem Webserver liegen. Ja, das TXT-Dateien sind, wenn ich die jetzt öffne zum Beispiel, sind alle Umlaute falsch. Das liegt wahrscheinlich dann hier irgendwo am Zeichensatz nur, oder vielleicht auch nicht, dass man da zumindest sicher geht, dass man das so veröffentlicht, dass der halbwegs normale Mensch sich die vernünftig runterladen kann und was draus bekommt. Sollen wir da mal in Kontakt bleiben, vielleicht Kaimi oder lieber ich mit dem Matthias mal direkt, oder was schlägst du da vor? Ich habe die Daten nicht und den Matthias kannst du selber da hochladen, also dann bleibst du besser mit ihm in Kontakt. Oder halt hier mit dem Robert. Okay, und von deiner Seite her, von also eurer Landtags-IT-Seite her, wird es dann kein Problem sein, ja? Nö, also wenn es Nummer 1 gibt, ich meine, man kann uns ja erreichen, aber es sollte eigentlich gehen. Okay, dann werde ich einfach morgen mal da mit dem Matthias nochmal zu sprechen, das, was hier heute gesagt wurde, ihm mal kurz zusammenfassen an Vorschlägen und vielleicht dann eine gemeinsame Entscheidung fällen mit dem einen oder anderen dann bei euch noch aus dem Pressebereich. Ja, weil wenn ihr sowieso sagt, nee, wir haben die Daten jetzt, wir machen da morgen eine PM zu, dann ist das ja auch gut und wir pushen es dann nach innen quasi in die Partei rein und bitten da die Leute um Mitarbeit. Vielleicht ist das sogar der bessere Weg, in Anführungsstrichen, weil ihr euch ja auch drum gekümmert habt. Und wenn dann was visuell steht oder irgendwo eine abfragbare Version steht, dann kann man das immer nochmal wirklich groß nach draußen bringen. Hat da jemand noch Anregungen zu oder ich sag mal, was dagegen, dass ich das so mache? Oder willst du da, Achim, vielleicht reingehen nochmal speziell? Also ich will da jetzt nicht als der mit der Kappe auf dastehen. Okay. Also ich sehe auch deine Bedenken, dass man sagt, wenn wir da jetzt was machen, da wird nicht groß was draus passieren. Ich hatte ja anfangs gedacht, naja, und dann wird es umso schwerer, wenn wir was haben mit Visualisierung oder so. Aber vielleicht ist es gar nicht so. Vielleicht kriegt man wirklich so, dass dann in irgendeinem Fachmedium kommt, oh, da sind jetzt die Rohdaten, da kann man jetzt wenigstens mal mit anfangen. Und die Piraten haben das geschafft, weil ich glaube, gerade in dem Bereich wird sich das dann auch umsprechen. Denn es ist wirklich ja gegen massive Widerstände, das ging ja bis hin zu dem Minister, der dann da die Daten noch zurückhalten wollte, weil sie ja noch nicht vollständig seien, etc., etc. Und jetzt haben wir sie halt da. Insofern finde ich, dann hauen wir sie auch raus morgen, oder? Oder halt übermorgen, oder stellen die morgen rein und machen eine PM übermorgen oder irgendwie sowas. Ich höre jetzt mal keine Gegenrede dagegen. Noch ein paar Tipps von jemandem dazu vielleicht, sonst mache ich so, wie ich gesagt habe, nimm es mal einfach morgen in ein Telefonat mit Matthias dann der Fraktionspresse. Gut. Nächster Punkt, Armutskonferenz. Das war eine Bitte vom Fitz, das mit reinzunehmen. Hattest du da, Achim, mit dem schon mal gesprochen? Nein, ich habe das auch noch heute auf Twitter gesehen, hatte mich aber keine Zeit, nachvollziehbar mich darum zu bemühen. Genau, ich nämlich auch nicht. Weiß jemand, worum es da geht bei der sogenannten Armutskonferenz? Und ist das das, was heute über Twitter lief? Armut ist politisch gewollt. Dann wären das Armutsexperten von Kirchen und Verbänden und sowas. Ja, ich habe also gesehen, es gibt ein paar Artikel, ne, irgendwie von heute im Fokus, Stern, Spiegel und sowas. NDR kam das, glaube ich. Okay, worauf sich das genau bezieht, ja. Aber dass es da eine Konferenz so gibt, in AK, ich überfliege hier gerade mal was. Hat da jemand Zeit, sich mal... Moment, Link kommt. Und zwar ins Mumble. Okay. Also ich habe auch schon mal gegoogelt jetzt. Ich sehe hier auf dem Fokus ist was von Reuters und so. Nationale Armutskonferenz. Nochmal den zweiten da auch dazu gepackt. Ja, das ist schade. Also das ist so ein typisches Ding, wenn man das jetzt ein paar Wochen vorher gewusst hätte und das und was da quasi kommen wird oder dass da was kommen wird, dann hätte man da natürlich wunderschön was drauf hin vorbereiten können. Jetzt ist es Thema in der Presse und jetzt ein Statement ist quasi schon, wenn das bis, ja, ich meine, das wird ja dann frühestens morgen oder übermorgen eher fertig sein. Halte ich das schon wahrscheinlich wieder für verspätet für ein Statement. Es sei denn, man verfolgt jetzt da genau, wann diese Konferenz ist und ich sehe allerdings jetzt noch nicht genau, von wann bis wann die geht. Also selbst wenn der Termin jetzt verpasst wäre, wäre das nicht so schlimm, weil das die Wissenschaftler sind, die auf deren Basis die Bundesregierung demnächst ihren Armutsbericht raus gibt und die sind jetzt an die Presse gegangen, wenn ich das richtig verstanden habe, weil die Bundesregierung den wohl zu sehr geschönt hat. Haben wir dann jemanden, der sich mit dem Thema schon mal tiefer beschäftigt hatte? Das ist ja wohl eine typische Sozialpiratennummer, ne? Sehe ich jetzt zum Teil auch so. Ich kann ja mal morgen den Thomas dazu anpingen. Den Thomas Küppers. Weil ich glaube, es macht jetzt keinen Sinn hier in der großen Runde uns langsam an das Thema ranzutasten, wenn tatsächlich jetzt hier keiner in der Runde ist, der sich damit näher auskennt. Hat jemand Lust, da, ich sag mal, bis morgen vielleicht was rauszufinden und vielleicht nochmal was konkret auf die ÖA-Liste dann zu posten dazu, sodass man gegebenenfalls kurzfristig da morgen dann ein Statement zu baut? Auch mit den Leuten von den Sozialpiraten. Mag das jemand übernehmen? Okay, dann werde ich den Thomas Küppers mal drauf ansprechen. Und würde zum nächsten Punkt gehen, der hier notiert ist. Das wäre die AV Pampa. Und hier steht AV Pampa PM. Ich weiß nicht, wann wir uns genau entschieden hatten, zu welchem Zeitpunkt da eine PM rauszugeben. Ich glaube aber doch erst Anfang nächsten Jahres. Nur schreiben wollten wir sie schon vorher. Das war, glaube ich, der letzte Stand. Achim, weißt du es noch? Ja, wir wollten sie eigentlich vor Weihnachten rausbringen. Noch vor Weihnachten an die Presse. Ja, okay. Wir können es allerdings auch... also wenn, müsste sie morgen raus. Es ist auch nur eine Ankündigungs-PM. Also nur einfach die Fakten, Ausstellungsparteitag am so und so vielten, ganz grob was über die Halle, also im Prinzip so wie die anderen Ankündigungs-PMs zu unseren Ausstellungsversammlungen. Link zur Wiki-Seite, die Bitte um Akkreditierung an presse@piratenpartei-nrw.de und wenn schon existent, ein bestimmter Tag als Möglichkeit der Begehung für Medienvertreter. Wenn das überhaupt erforderlich ist, ich weiß es noch nicht. Genau, das ist die Frage, würden die das gegebenenfalls selber anfragen? Denn sonst müssten wir das ja wirklich jetzt schon im Vorfeld klären. Ich glaube, der Andreas ist im Raum, ne, hier über die Mumble Bridge. Ich glaube ja persönlich, da kommt gar keine Presse, aber. Ja, vertue dich nicht, das ist ein Ausstellungsparteitag. Na, das ist also unklar, sage ich mal auch. Wie viel? Sicherlich nicht ganz so viel, vielleicht wie. Anfang also, es wird nicht so wie in Münster sein, das könnt ihr vergessen. Ne, also, aber also der WDR wird auf jeden Fall auflaufen mit TV-Team und mit dem Radio-Team, da bin ich mir ziemlich sicher. Es werden so die üblichen Verdächtigen auflaufen, der größeren Zeitungen. Es wird ein bisschen weniger möglicherweise werden, weil es halt Pampa ist. Wobei ich das jetzt persönlich gar nicht schlimm finde. Also ich habe mich aus dieser Diskussion völlig rausgehalten. Ich vertraue da einfach der Straßenverkehrswacht im Sauerland, die Schnee erfahren ist. Und ansonsten, also ich sage jetzt einfach mal eine Hausnummer, irgendwas zwischen 25 und 40 Journalisten werden kommen. Zu der Aussage, eigentlich müsst ihr dann morgen raus. Ich sag mal jetzt Donnerstag oder so, wäre auch eigentlich kein Problem, oder? Nee, also es sollte aber auf jeden Fall deutlicher vor Weihnachten sein, also dass es also spätestens am Donnerstag auf den Tischen liegt, weil genau. Es geht ja nur um die Planung, dass die Leute sagen, aha, weil es werden viele auch über die Weihnachtsferien jetzt weg sein. Einerseits das, andererseits werden aber auch einige quasi dann mal einen Tag haben, um sowas auch zu sichten vielleicht. Aber es sollte halt ja vielleicht dann Donnerstag rausgehen oder vielleicht, aber das kann ja auch an einem Nachmittag oder Abend rausgehen morgen, ne? Das ist ja, ja natürlich. Also Sache, sagen wir es mal so, es sollte Donnerstagvormittag auf den Redaktionstischen liegen. Genau. Okay, dann müsste man da hinschauen, wie weit ist die Wiki-Seite? Haben wir quasi die Unterlagen schon alle, die wir für die anderen bisherigen Ankündigungen hatten und wenn nicht, müsste man das ja quasi morgen ergänzen und dann die PM dazu machen. Wer möchte sich denn da freiwillig zur Verfügung stellen? Wir können ja das Pad gleich schon aufmachen, da aus den alten quasi mal reinzuschauen, was gab's da und was brauchen wir quasi an Inhalten im Wiki. Sind die alle da? Sind da Quellen, Links dazu da etc.? Ja, ich versuche das morgen. Wenn nicht, schreibe ich mir Hilfe. Aber immer dran denken, ich mache auch Adventskalender, ne? Ja, genau. Wir haben ja uns jetzt so einige Sachen schon wieder schnell übernommen. Deswegen habe ich ja einfach mal in die große Runde gefragt. Gut. Ich glaube, Tina wollte da mitarbeiten, aber die spricht gerade den Adventskalender ein. Okay. Und vielleicht kann die sich kümmern. Musst du gleich fragen, wenn sie wieder da ist. Okay. Deswegen, die hat auch gerade, ich weiß nicht, ob die sich ja bei den Sozialpiraten, ob die auch den Kontakt zu Kippi machen kann. Fragst du einfach, wenn sie da ist. Gut, dann habe ich noch von letzter Woche drauf Niedersachsen-Wahlkampf. War da noch was offen? Ist jemand aus Niedersachsen heute da? Laut, stark gemeldet hat mich gefragt, wann er endlich drankommt. Also, da kann ich vielleicht ein bisschen was zu sagen. Und zwar bin ich mit dem Presseteam von Niedersachsen und dem Wahlkampfteam von Niedersachsen in Kontakt. Und die spielen mir, ich sag mal so einmal pro Tag immer mal wieder irgendwelche Aufgaben zu. Das sind aber hauptsächlich grafische Sachen. Ich habe am letzten Wochenende einen Flyer für die gebaut, für eine Aktion zum Thema Sicherheitskonzept der DFL. Da sind die mit den Flyern dann vor die Stadien gegangen und haben die Flyer verteilt. Das kam sehr gut an. Ich unterstütze den Torben Friedrich bei der Bespaßung des Facebook- und Twitter-Accounts von den Ideenkopierern, damit der ein bisschen Luft hat, und ja, habe auch diversen anderen Leuten noch meine Hilfe zugesagt. Es ging um eine Werbung für die Niedersachsen-Piraten in einer Gay-Zeitschrift. Da habe ich mich darum gekümmert, dass da ein kleiner Werbebanner entworfen wird. Und solche Sachen halt. Also wer da noch Kapazitäten frei hat, denen zu helfen, die freuen sich immer. Okay, dann einfach bitte den Patrick anschauen. Oder auch uns auf der Liste fragen, und wir geben dann Manpower gerne weiter. Im Moment auch mit nach Niedersachsen. Ich würde auch noch mal ein bisschen Werbung machen dafür, tatsächlich dort mit hinzufahren, sich anzuschauen, wo wird da Hilfe gebraucht vor Ort. Fahrt mit zu den Ständen, macht direkt schon was aus für Januar. Ich weiß ja, dass viele hinwollen, aber ich denke mal, das ist auch gar nicht schlecht, wenn man das ein oder andere schon ein bisschen vorher versucht klarzumachen und zu buchen. Vielleicht stellen wir nochmal diese Seite hier mit rein. Wie hieß diese Seite für dieses Reisebüro oder sowas? Hat das jemand parat? Ja, warte. Ich fahre auch, kann ich mal sagen, am Wochenende hin mit Tobias zusammen. Ich nehme die Kamera mit, dass wir da vor Ort nochmal eine Aufnahme machen können mit den Niedersachsen, wo dann auch nochmal aufgerufen wird, dass wir das auch nochmal verteilen können. Okay, das ist so eine Tagesaktion, wo ihr da hinfahrt, oder? Nee, wir fahren Freitag los und kommen Sonntag zurück. Oh, okay. Wir machen mit Orban Spallen also eine Dönekes. Gut. Wenn man gerade vom Teufel spricht, der Tils schreibt mich gerade an. Ist auch einer aus der Wahlkampfgruppe. Links ist ein Link. Meintest du die Seite? Haben wir dazu eigentlich so eine Wahlkampfhilfeaufruf eigentlich schon rausgeschickt auf der Webseite und sowas? Nee. Ich glaube, die funktioniert nicht. Das ist ja super. Ja, da ist ein Space zu viel hinten dran, oder was? Ja, das kann sein. /19W, hier kommt man Wahlkampfhilfe, kommt man raus, ja. Wir können es ja einfach hier nochmal ins Protokollpad posten. Ja, die Seite hatte ich mit dem Bernd zusammen aufgesetzt und bin gerade noch dabei, eine Wahlparty-Wiki-Seite zu basteln. Gut, also wie gesagt, auch wer das vielleicht sich im Nachhinein nochmal anhört, auch weil es und obwohl es ja schon wieder eine lange Sitzung ist heute, unterstützt Niedersachsen, das ist eine ganz wichtige Wahl für uns alle. Ich würde zum nächsten Punkt kommen, wenn da keiner was dagegen hat. Ich habe es hier nämlich nochmal drin gelassen. Social Media. Gibt es da neue Sachen? Haben wir die restlichen Accounts? Ich war relativ beschäftigt mit Kandidatenpost und anderen Dingen. Von da habe ich nicht weitergekommen. Wir haben jetzt auf jeden Fall auf dem Pad haben sehr viele Untergruppierungen ihre Links eingetragen. Die werde ich dann mal nach Weihnachten zusammenbasteln, dass wir das irgendwie sortiert haben. Vimeo habe ich aber auch noch nicht mitgearbeitet. YouTube bespiele ich schon relativ fleißig. Könnt ihr nachgucken, habe ich jetzt gerade die Werbung für Altmaier reingepackt. Ja, das von mir. Ich weiß nicht, was mit dem Google Plus ist. Okay, Google Plus, da schrieb der Peter, dass, siehst du, das hätten wir auch den Daniel fragen können, dass er dann Zugang zu hat, den er eigentlich schicken wollte. Ich weiß jetzt nicht, wem er den geschickt hat. Sonst frage ich ihn nochmal nach und bitte ihn rum, den einfach mir zu schicken. Hat er dir den geschickt, Achim? Nein. Okay. Der war jetzt auch schon länger nicht mehr da und war ja damals recht sauer bezüglich der Kritik, die geäußert wurde, glaube ich, an dem einen Post auf Facebook. Und deswegen hatte er das dann gelassen, ne? Ich würde, wenn ich da nochmal nachfragen würde, ihn eigentlich gerne nochmal bitten, wenn er Lust hat, sich da wieder einzubringen. Weil ich glaube, dass wir auch echt alle so viel zu tun haben mit 1000 anderen Sachen, dass es eigentlich eine gute Sache wäre, wenn auch da noch Leute wieder mitarbeiten würden. Oder wie seht ihr das? Gut, ja, genauso. Okay, ich spreche ihn einfach mal drauf an, auf den Account, dann nochmal auf den Google Plus Account. Weil wir wissen, dass er ihn hat. Also hier unten, das kann ich schon mal erneuern. So. Nächster Punkt überhaupt. Ich habe es auch nochmal drin gelassen gehabt, Meltwater Echobot. Der Engelbert war eben, habe ich gesehen, hier kurz drin, aber die ganze Zeit eigentlich taub und jetzt ist er auch nicht mehr da. Für die Vorstandssitzung, für die nächste, hatten wir eigentlich gehofft, dass wir so eine Übersicht haben, was bringt uns das, was können wir dadurch Tolles machen, etc. Weiß irgendjemand, ob da schon was gestartet wurde? Ich weiß auch selber jetzt nicht, wann die nächste Vorstandssitzung ist, ob die jetzt morgen ist zum Beispiel oder übermorgen. Das wollte Steffi diesen letzten Samstag erledigen. Also hatte sie letzte Woche auf der Vorstandssitzung so angekündigt. Ja, okay. Ich weiß aber nicht, ob nicht trotzdem noch offen war, um das Echobot quasi zu beschließen, dass die da nochmal eine spezielle, also das war zumindest gewünscht irgendwo, das weiß ich noch, dass da irgendwie eine Übersicht zum Echobot gewünscht war. Ich weiß natürlich nicht, ob die sich direkt drum gekümmert haben und nachgefragt haben vom Vorstand aus. Ja, wir sollten halt eine schreiben, wo drin steht, wozu wir das brauchen, eine Begründung quasi. Was wir damit arbeiten, mal so darlegen. So, genau, das hatte ich auch so verstanden. Und da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob das quasi in der letzten ÖA-Sitzung, wie es hier in den Punkten drin steht, schon bis an den Engelbert gedrungen ist, der sich ja damit, glaube ich, beschäftigt hat. Achim, ist das richtig mit dem Echobot? Ja. Weißt du, ob er da irgendwas in die Richtung gemacht hat oder ob das überhaupt ihn erreicht hat, dass er das machen muss? Nein, weiß ich nicht. Ich habe auch nicht mit ihm telefoniert jetzt in den letzten Tagen. Wer könnte denn den... telefonierst du nochmal mit ihm jetzt die nächsten Tage? Ich rufe ihn an. Schreib's ins Protokoll. Ich rufe ihn an. Mach ich morgen. Genau, und Bewertung, also wie der Radbetz gerade gesagt hat, quasi eine Begründung für den Vorstand, warum wir das brauchen. So, nächster Punkt auch nochmal übernommen von letzter Woche, eigenes Fotoarchiv. War schon mal Thema, steht hier. Ich weiß nicht, ob wir da groß heute jetzt nochmal was drüber haben oder ob es da Neuigkeiten gibt. Patrick, weißt du da was zu? Moment. Da sind wir hier in Zeile 184. Ja, der Gregory hatte mal irgendwas gemacht. Also Gregory, da ist noch nichts passiert. Ich war am Wochenende auf dem SG-Gestalter-Treffen und da tut sich im Moment mehr. Der Unterstrich ist da. Ich habe eben gesehen, der ist auch jetzt im Channel. Vielleicht kann der da ein bisschen was zu erzählen. Also Bartjes hatte mir davon erzählt. Ja, du da was drüber, Tobias? Gestalter-Treffen kommt quasi direkt hier als nächster Punkt. Das können wir auch von mir aus gerne irgendwie... Nee, stimmt nicht. Ich würde das mal hochziehen als nächsten Punkt. Vielen Dank. Wenn der Tobias, ist der da? Ja. Äh, Weißt du irgendwas Neues bezüglich Fotos oder sowas? Und sonst vielleicht dann würde ich bitten, den Patrick einen kurzen Überblick zu geben über das Gestaltertreffen, wenn das für uns hier alle interessant ist. Also es ist momentan so, dass wir Amtshilfe aus Hamburg, ist das glaube ich, mit dem Boris bekommen und es soll jetzt im Prinzip auf, ich glaube, das ist PHP Gallery Script dort aufbauen und ein Archiv setzen, wo jeder freiwillig seine Bilder zusätzlich einpflegen lassen kann oder besser gesagt selber einpflegt, um dann eine größtmögliche Datenbank an Bildern zu kriegen mit CC-Bildmaterial, vernünftig verschlagwort. Da ich selbst unter anderem auch aus gesundheitlichen Gründen nicht da sein konnte und das Ganze aber auch noch in den Kinderschuhen steckt, würde ich das dabei belassen und sagen, mehr gibt es dann auf dem Treffen, ich glaube im Februar ist das dann in Düsseldorf wahrscheinlich. Jupp. Ist richtig. Das Ding ist, das soll wohl auch einen FTP-Zugang geben für Logos und Werbematerial und Grafiken und alles. Das gehört damit rein. Das haben wir relativ lange besprochen. Ich dachte, du wüsstest jetzt noch irgendwie mehr dazu, aber das deckt sich mit dem, was ich auch weiß. Okay, ich meine, das sind ja Punkte, die jetzt in so einer Runde relativ schnell besprochen sind. Wir können so Links ja auch mal in den Protokollen hier drin lassen. Und von mir aus auch gerne das nächste Mal oder sonst beim übernächsten Mal dann nochmal dann kurz gucken, was Neues gibt's, neue Links, wo man vielleicht mitarbeiten kann, was man auch weitergeben kann, dann gegebenenfalls mal in die Kreisverbände, wenn Leute danach fragen, etc. Ja, Barcamp Gestalt. Dein Mikro knackt. Okay. Barcamp Gestaltung, ein paar nette Worte dazu. Ja, war insgesamt sehr produktiv, sehr konstruktiv, tolle Gruppe. 20 Leute waren da aus den unterschiedlichsten Ländern und wir haben uns organisiert, wir haben uns gegenseitig vorgestellt, wir haben über diverse Sachen gesprochen, die wichtig werden im Wahlkampf bezüglich der Ausschreibung, bezüglich der Strategie, der Vernetzung. Über die Zielgruppen haben wir diskutiert und dann ging es dann auch wirklich ins Detail, was die Tools betrifft, mit denen wir arbeiten. Und war eigentlich insgesamt ein sehr stimmiges organisatorisches Treffen, was uns für die nächste Zeit in die Lage versetzt, schnell zu reagieren. Wir wollen also das Wort Servicegruppe wirklich wörtlich nehmen und Ansprechpartner für alle grafischen, gestalterischen Dinge sein und auf Länderanfragen, KV-Anfragen, Bundesanfragen schnell reagieren können. Okay. Gibt es da jetzt, weil ich bin gerade mal in dieses Pad gesprungen, gibt es da jetzt irgendwo ein Beispiel für ein Design, was quasi das jetzt aktuelle Design der Piratenpartei ist und als dieses für den gesamten Bundesverband und die ganzen Landesverbände als Vorlage gedacht ist, beziehungsweise ist das geplant, da eins auf ganz Deutschland quasi auszurollen? Ja, wir haben einmal eine Vorstellung bekommen von der neuen CI, die von den Berlinern entwickelt wurde. Und ich kopiere das mal direkt ins Pad rein. Das ist einmal berlin.piratenpartei.de. Das ist im Prinzip das Logo, so wie es von den Berliner Piraten vorgeschlagen wird. Aktuell, es gibt keine weiteren CI-Vorschläge für den zukünftigen Wahlkampf. Das Signet ist verändert worden. Man sieht das im Vergleich zum alten ganz gut an dem Segel. Das hat keine Delle mehr. Also in dem alten Segel ist etwas wie so ein Bauch, so der nicht gerade rund ist, sondern so ein bisschen nach unten rechts durchhängt. Das ist rausgearbeitet worden. Der Zipfel unten ist ein bisschen dynamischer. Die Weißräume sind harmonischer und ja, insgesamt ist es ein bisschen moderner, ein bisschen stimmiger und wurde jetzt von den Designern, die da waren, als sehr angenehm und durchaus ja, vertretenswert angesehen. Es wird aber so sein, dass wir das den Landesverbänden vorschlagen. Ich weiß nicht, was der Bund macht. Da gibt es jetzt halt ein Treffen mit der SG Medienstrategie und da müssen wir weitersehen, ob das vom Bund übernommen wird, wie wir das jetzt genau machen. Okay. Es gibt auch einen Link im Pad. Moment, da muss ich jetzt gucken. Ich glaube, auf Google. Ich weiß nicht, ob ihr da reingucken könnt. Gut, das Protokoll ist ja schon mal verlinkt. Genau, da siehst du eigentlich in Zeile, also 165 geht es um das Blog, also um das Team von der Berliner Piratenpartei. Und in Zeile 168 ist ein Google Docs Dokument, ein PDF. Das kommt man, glaube ich, kann man nur angucken, wenn man einen Google-Account hat. Bin mir nicht sicher. Und ah ja, da sehe ich, da sind Vorschläge für Länder etc. Genau, das ist im Prinzip das neue Logo mit Momentanzustand, Flaggen, Bundesländer, Ausblick, Untergliederung. Das ist aber noch nicht fertig. Also das ist jetzt wirklich nur so ein Preview, wie es aussehen könnte. Da arbeiten aber noch diverse Leute dran. Deswegen bitte ich, den Link jetzt nicht groß zu verbreiten. Das ist nur so eine mögliche Sicht auf das, was werden kommen könnte. Ja, vielen Dank für den Überblick. Und ich denke, wir können es ja uns ja mal alle anschauen, Gedanken drüber machen, ob es Sinn macht, das in mittelfristiger Zeit vielleicht auch zu übernehmen. Wenn noch jemand Fragen hat dazu, vielleicht an den Patrick. Sonst zum nächsten Thema und da frage ich dann... Ja, gerne. Inas Rechner ist abgestürzt, sie kommt also nicht mehr online, aber ich kann ihr sagen, sie kann morgen, oder sie spricht morgen Küppi an und kümmert sich darum. Ah, das ist cool. Und wenn der Achim Hilfe braucht, möchte, soll der Tina einfach das Padlink mit der PM schicken. Und sie wollte morgen Abend zum Orga-Besprechen der AV Pampa und dann kann man da auch, falls Fragen für die PM noch offen sind, nachfragen, dann ist das bis Donnerstag geklärt ist. Dann soll die mich bitte morgen Abend mal anrufen, wenn die Sitzung ist oder kurz danach, wenn das geht. Ist das möglich? Habe ich deine E-Mail, deine Nummer? Ich glaube ja. Ja. Die steht, glaube ich, ungefähr auf jeder zweiten Webseite. Ist okay. Okay. Ansonsten unter den PMs, logisch, ja. Gut, dann hatte ich auch noch einen Punkt drin gelassen, hier PM-Ankündigung TDPA Düsseldorf, da stand schon drin, dass wir das nach dem LPT machen. Ich glaube, da gibt's auch nichts Neues. Insofern können wir es gerne hier drin stehen lassen. Es sei denn, Patrick, du bist da, glaube ich, auch in der Orga hier in Düsseldorf mit drin. Ja, ich habe das Pad und die Wiki-Seite, also das Pad habe ich mal reinkopiert, dass die Wiki-Seite stand schon. Wir sind da dran. Also ich bin gerade dabei, die einzelnen Arbeitskreise zu kontaktieren bezüglich der Teilnahme. Und ja, das läuft. Perfekt. Nächster Punkt, Amazon. Ach so, da gibt's auch eine Mailingliste. Aber ich weiß ja nicht, was das brauche ich auch passend wieder. Hat irgendjemand von euch diesen Bericht heute in der Aktuellen Stunde mitverfolgt zu Amazon und der Personalwirtschaft, Politik, die da betreiben? Nein. Ja. Meine Frage ist dahingehend, dass es ja mitten in Nordrhein-Westfalen liegt, ob wir da irgendwie auch was zu machen oder ob die Fraktion da was geplant hat. Weil das ist ja eine steuerrechtliche Frage und da hängen ja auch die Jobcenter mit drin, die wohl eine gewisse Verantwortung tragen. Und da sind eine Menge Leute halt immer im Kreis Weser auch, die sich da drüber aufbringen. Noch nicht mal jetzt hier so in Weze, obwohl ich habe einen Kollegen gehabt, der dort gearbeitet hat und mir waren diese Umstände schon seit einem Jahr bekannt. Aber er wollte uns damals keiner glauben, was da so abgeht in dem Laden. Okay, ich kann es überhaupt nicht beurteilen. Warte mal, ich suche da mal eben die Reportage raus. Vielleicht kann man es dann ein bisschen besser einschätzen, das Ganze, was da los ist. Hier rum. So, ab. Das ist der Bericht dazu. Der wurde gestern, wurde diese Sache noch zurückgehalten, weil Amazon und ich sich dann kurzfristig wohl doch dazu entschlossen hat, eine Stellungnahme dazu zu geben. Und da hat sich dann die aktuelle Stunde wohl darauf eingelassen, aber das Thema wird schon seit gestern hoch in Facebook und in verschiedenen anderen Communities diskutiert. Tja, haben wir denn, ich sag mal, ein AK, der sagen würde, da haben wir ganz speziell sowieso ja uns schon mal Gedanken gemacht oder der uns da unterstützen könnte mit, ich sag mal, ein paar zusätzlichen Quellen oder sowas, dass man überlegt, daraus eine PM zu machen? Also oder vielleicht irgendwie was anderes als eine PM? Gibt es da Ideen? Also ich probiere das gerade mal nur jetzt anzureißen, das Thema, weil das halt eben sehr hoch im Kurs ist hier. Ich sehe es auch als eine Sache, die, wenn dann aber wieder sehr, sehr schnell passieren muss. Und ich befürchte, dass wir dann in der Kürze, ich sag mal jetzt nicht bis morgen, irgendwie ein Statement zu hinkriegen. Weiß ich aber nicht. Gibt es jemand, der sich dem mal annehmen will und oder gibt es jemanden, der sagt, nee, das macht jetzt keinen Sinn, weil... Also ich werde sicher nicht die Zeit haben, leider mich da reinzuarbeiten. Ich bin auch noch hier in dem Artikel für den Adventskalender dran. Also genau, nee, ich denke, ist auch nicht erwartet jetzt, also von dir bestimmt auch nicht. Eine Einschätzung, Achim, vielleicht von dir zu dem Thema? Ganz ehrlich, ich bin im Moment ziemlich gar im Kopf und habe da keine Meinung zu. Okay. Aber, sorry, aber der Tag hat geschlaucht. Also ich sehe schwer, wie wir jetzt quasi als Piraten speziell dazu sagen können, hier Leute, wir stehen da so und so zu. Also ich verbinde es im Kopf nicht direkt mit irgendeinem Beschluss, den ich kenne von uns aus NRW. Dazu muss man sagen, das ist durchaus auch üblich teilweise in der Branche. Also wenn man sich anguckt, dass Zalando das macht, dass diverse andere Einzelhandels das ist korrekt, ja. Firmen das machen und Amazon zahlt immerhin 10 Euro. Das ist böserweise, muss man sagen, Mindestlohnniveau. Natürlich ist es nicht toll, aber ich denke... gerade in Bezug auf unser Agenda-Setting da jetzt so einen Querschuss rauszuhauen zu dem Thema, da können wir nicht viel bei gewinnen, sag ich mal. Ich find's aber trotzdem spannend, das mal im Kopf zu behalten. Ich werd's auch beobachten. Also es ging zwar, ja, und zwar konkret wirklich aus folgendem Grund, weil es halt ein Thema ist, was ja mehr und mehr entsteht aus dem Thema Vernetzung, Computervernetzung der Gesellschaft. Leute kaufen halt auch übers Netz und ich glaube, in den letzten Jahren gab es immer zweistellige Wachstumsraten, sowohl von dem Versand als auch von diesen Versandhäusern. Und ich glaube, da macht es Sinn, so schnell wie möglich vielleicht den einen oder anderen Beschluss zu diesen Themen vielleicht mal zu fassen, beziehungsweise zu gucken, was haben wir dazu und wie können wir das irgendwie auch als unser Thema und medial irgendwo, beziehungsweise halt öffentlichkeitswirksam als Piratenpartei dazu Stellung nehmen. Ich habe eine andere Idee und zwar fällt mir gerade ein, wir haben doch heute diesen Beitrag gehabt auf der Webseite und in Facebook zum Thema Süßer die Tassen nie klingeln. So ist es. Und vor Weihnachtszeit, was haltet ihr davon, wenn ich mit dem Piraten NRW-Account sozusagen als Update da drunter haue, den Link vom WDR und dazu schreibe, Die Weihnachtszeit treibt auch auf anderen Ebenen eigene Blüten oder sowas in der Art. Hört sich nicht schlecht an. Also nur mal so ein Aufruf halt eben der ganzen Tag. Man kann, also ich bin der Meinung, man kann das auch später noch ohne weiteres während des Europawahlkampfs verarbeiten. Denn der Punkt ist ja der, dass Amazon durch legale Schlupflöcher hingeht und ihre Steuern und so weiter am Fiskus in Deutschland vorbeischiebt und Richtung Belgien lotst. Okay, das wäre also ein Thema. Man müsste dann, könntest du das mal reingeben in den AK Wirtschaft vielleicht? Ich habe zu denen keinen Bezug. Also wie gesagt, ich finde das Thema nur scheiß interessant und sehe, wie die Resonanzen darauf sind. Ja, ich finde es auch ganz spannend, weil es halt wie gesagt vom Gefühl her ganz gut bei uns mal reinpasst. Gibt es jemanden, der das in den AK Wirtschaft mal reintragen könnte, der jetzt noch hier im Kanal ist? Uwe? Ja. Wende dich mal auf Twitter an mel_pirat, die ist die Sprecherin. Ich weiß es, ich kenne sie auch. Ich dachte nur, vielleicht ist jemand aus dem AK da, der sich auch damit tiefer beschäftigt. Ich bin schon wieder still. Sonst kein Problem, danke. Sonst dann schreibt mich halt mal gerne mit rein und ich schreibe da vielleicht mal eine Mail ihr mit ein paar Zeilen. Okay. Und ich poste das mal auf Facebook hier in die Timeline. Genau, aber als zusätzlichen Post, ne? Nicht unbedingt als Kommentar zu unserer eigenen Sache, sondern ich würde es richtig als eigenen Post mal machen, oder? Ja. So, Fun Fact am Rande. Ich hatte letztes Mal Kontakt hier übers, eine Anfrage übers Arbeitsamt. Es gibt im Arbeitsamt einen eigenen Mitarbeiter, der in erster Linie Akquise für Amazon betreibt aus den Arbeitslosen. Ja, okay. Das Freche ist auch teilweise da dran. Also ich weiß aus der Erfahrung von meinen Kollegen her, dass dort wirklich Menschen umgezogen sind nach Rheinberg-Rubber, mehrere Kilometer durch Deutschland und sind dann im gleichen Jahr noch gekündigt worden. Also das ist schon ein herbes Ding, was sie da reißen. Vor allem diese ALG2 bzw. diese Minijob-Kisten, die da halt eben anbieten, die kriegen ja richtig Kohle dafür, dass sie die dementsprechend dort halt eben vermittelt bekommen haben, ne? Darf man nicht vergessen. Also die schlagen auch daraus halt eben Profit, dass halt eben die Arbeitsämter denen fleißig die Leute zuschustern. Yep. Tja, die Frage ist, also so schnell glaube ich nicht, dass wir da jetzt noch was hinkriegen, zu oder vor Weihnachten. Probiert es einfach so aus, ich hört sie sich gut an, das Ganze, und mir war es halt eben nur wichtig, dass ich das mal einbringe, das Ganze, was gerade aktuell ist. Nee, solche Einwürfe finde ich auch gut. Also wir können nicht alles auf dem Schirm haben und auch wenn wir es dann nur beobachten oder wie jetzt hier so einen Facebook-Eintrag machen, aber das gehört auch mit zur politischen Arbeit, dass wir da reagieren. Hört sich bekloppt an. Ich würde jetzt sogar noch ein anderes Thema anfügen. Ich weiß jetzt nicht, ob steht noch was auf der Liste? Stehen noch zwei, drei Sachen drauf, aber wenn es, ich sag mal, jetzt thematisch dazu passt, dann... Nee, das wohl nicht. Okay. Einfach nur so ein Aufruf, einfach sag mal so, wir sind ja sehr solidar eingestellt und wir beschäftigen uns mit vielen Themen. Da gibt es doch in den Communities diese Screenshots zu Obdachlosen-Taxis und so weiter. Einfach mal solche, so einen Screenshot mit den jeweiligen Rufnummern vielleicht auch mal mit veröffentlichen. Einfach mal so. Wir haben ja die Möglichkeit, sehr viele Leute zu erreichen und das sind ja Initiativen, die durchaus sinnvoll sind und ich habe diese Rufnummern, die auf diesen JPEGs drauf sind, auch geprüft und die sind auch wirklich vorhanden zu den jeweiligen Organisationen und einfach mal solche Sachen auch mal mit reinbringen. Ich sehe immer das Problem, je mehr wir in die Politik reinkommen, je mehr Ausschüsse mit Piraten besiedelt sind und so weiter, je weiter bewegen wir uns vom Bürger weg. Die müssen irgendwo auf eine gewisse Weise auch einen Bezug noch zu uns haben, dass wir halt eben auch eine menschliche Seite da haben. Denn ich habe bis jetzt auch keine Partei gesehen, die irgendwie in irgendeiner Weise so etwas bringen würde. Einfach mal so einen Aufruf zu starten. Okay, ich habe es jetzt nicht hundertprozentig verstanden. Was sind Obdachlosen-Taxis genau und wo sollen wir das posten mal? Als Thema auf der Webseite, mal als Thema in sozialen Medien oder? Einfach so als Zwischenwurf beispielsweise was Facebook-Profil. Es geht da um einen mehrere Initiativen in verschiedenen Großstädten, zum Beispiel auch in Krefeld, wo sich wo eine Rufnummer angerufen werden kann, wenn jemanden auf der Straße sieht oder findet, der halt eben obdachlos ist, dass der dementsprechend kurzfristig eine Versorgung halt eben erfährt. Okay, ich kenne so Situationen, weil ich selber schon mal an die Polizei gerufen habe, die sich dann um sowas gekümmert hat, aber wenn es natürlich sowas gibt, kann man da durchaus auch mal einen Artikel oder sowas zu machen. Wäre vielleicht was so für den Winter mal einfach als Post irgendwo. Ja. Also um den menschlichen Aspekt halt eben auch, der bei uns drin sitzt, dass wir halt eben Bürger sind und dann halt dementsprechend auch weitere Bürger animieren wollen, halt eben auch mal was Richtiges zu tun, was einfach selbstlos ist. Ich kann jetzt leider diesen Screenshot nicht, hat jemand Facebook, sonst kann ich ganz gerne mal hier eine von diesen Listen. Sag mal so, du hast ja das Pad, ich würde vorschlagen, ich schreibe ja, dich mal einfach hier mit rein und verhafte dich drauf, mach doch einfach ein neues Pad auf bei uns drin. Und schreib mal ein paar Zeilen, poste mal ein paar Links dazu und dann können wir das vielleicht irgendwie um den Jahreswechsel oder so rum mal auf die Seite bringen, sowas. Kann ich dazu mal was sagen? Ja. Das tut jetzt bestimmt weh. Und ich weiß, dass ich bei sowas hart bin. Aber wir machen Politik und Politik macht Gesetze. Das, was du da machst, ist eine NGO. Ja, die Frage ist natürlich, haben wir da irgendwo Punkte zu, wie wir damit umgehen, weil es auch natürlich ein soziales Thema ist? Und können wir uns nicht durchaus auch Themen annehmen, also ähnlich wie wir jetzt natürlich die Punkte in so einem Weihnachtskalender, im Adventskalender drin haben, können wir nicht da auch sowas als Post auf dem Facebook oder sowas durchaus mal mit rausbringen? Ja, mit rausbringen sicher, aber zu sehr darauf fokussieren, finde ich, kann man nur, wenn man Kapazitäten in ausreichender Menge über hat, auch personelle. Ja, stimme ich dir auch zu, aber richtig. Deswegen hatte ich ja den Scully gebeten, wenn du was hast, mach mal ein Pad auf, poste mal ein paar Links, dann kann man überlegen, kann man das irgendwo, kann man da was draus machen und es irgendwo mal mit reinbringen. Ja. Ja, das wäre es dann halt eben erstmal von meiner Seite. Okay, ich werde mal ins Pad gehen. Für das sonstige Thema, ich springe jetzt nochmal schnell zurück in Zeile 218, bevor wir die anderen sonstigen Themen noch machen, es sind noch zwei, drei drauf. Kandidatenportal. Gibt es da für uns was Neues? Ich sehe, der Fullerin ist noch da. Es gibt eine Liquid-INI, glaube ich. Ich wurde auch heute angesprochen in der Fraktionssitzung drauf, ob es nicht vielleicht geplant ist, das zu öffnen, wie gesagt, ohne die initiale E-Mail-Anmeldung. Vielleicht zumindest, um die Kandidatenliste zu sehen. Hast du einen Überblick, Robert, über die über den Stand der INI? Bei insgesamt noch relativ kümmerlicher Beteiligung gibt es da offensichtlich ein Bedürfnis dazu. Ich habe jetzt explizit nochmal alle potenziellen Bewerber aufgefordert, dort abzustimmen. Mal sehen, was da rauskommt. Ich meine, die INI läuft ja noch bis Anfang Januar. Okay. Kann ich einen Link haben fürs Protokoll, bitte? 199, warte mal. Also grundsätzlich so, das wäre natürlich eine Sache, die fällt mir jetzt gerade auf, eigentlich auch mit vielleicht in die Ankündigungs-PM schon rein könnte. Oder machen wir da eine extra PM zu, Achim? Dann im Januar. Extra PM, meiner Meinung nach. Also dem stimme ich auch zu, finde ich besser. Denn dann haben wir auch ein bisschen den Überblick, wie es hier intern gesehen wird. Und ich sag mal, wenn die ersten Anmeldungen kommen, werden die Leute auch fragen, wer kandidiert denn da, etc. Und dann kann man entweder den Journalisten halt einen Zugang geben. Man kann denen natürlich auch theoretisch Zugänge machen. Als Passwort, also Login-Passwort-Kombination, ohne dass die sich selber anmelden müssen. Das wäre ja auch möglich, dass man denen quasi so ein Set von irgendwie, dass wir uns quasi intern so ein Set von, keine Ahnung, 30 Kombinationen irgendwie machen und dann jeder, der anfragt, kriegt halt so einen Zugang mit Passwort, dass er sich nicht selber anmelden muss. Aber ich denke mal, das können wir dann Anfang des Jahres machen. Gibt es noch irgendwelche Fragen jetzt dazu, Sachen, inwieweit das Kandidatenportal uns hier für die ÖA interessiert oder beschäftigt? Erstmal nicht, dann habe ich, das nächste ist hier ein, weiß ich jetzt nicht genau, von wem es kommt, kurzes Brainstorming zu einem möglichen Event irgendwann in Bochum in der Jahrhunderthalle. Ist derjenige, diejenige da, die das gepostet hat eben? Das war ich. Der Düsenberg hat gerade auf Twitter veröffentlicht, vor einer halben Stunde ungefähr, dass er sich jetzt mit der Vermieterfirma von der Jahrhunderthalle geeinigt hat, dass die als Entschädigung für das Hausmeistergeld da auf der vor dem BPT an dem Freitag uns die Jahrhunderthalle zu einem Haus. Es ist nicht die Jahrhunderthalle. Ja, Haus. Okay, jedenfalls die Location, wo wir da waren, am Abend vorher mit dem Bufo, also dass wir die nochmal an einem Termin gratis kriegen. Und es gibt jetzt auf der entsprechenden Wiki-Seite quasi die Möglichkeit, dass man da Vorschläge einträgt, was man zu diesem Termin damit machen könnte. Okay, angesichts der fortgeschrittenen Zeit hier heute Nacht würde ich vorschlagen, jeder kann da mal reinschauen, selber auch vielleicht eine Idee oder das ein oder andere mit reinschreiben und dann nehmen wir es in einer der nächsten Sitzungen nochmal auf. Die Entscheidung wird dann der Bufo treffen, aber wenn da eine coole Idee von uns kommt, ne, wie wir das auch öffentlichkeitswirksam vielleicht irgendwie lustig nutzen können oder so, dann... Ja, genau, weil die natürlich weder wahrscheinlich Geld ausgeben wollen da drumherum, noch irgendwo viele Leute haben, die das vor Ort bespielen können organisatorisch. Also insofern, ja... Lass uns einen Verein gründen da drin. Also Aufruf, aber gesehen, vielleicht, ich glaube, dafür ist es zu klein für den ganzen LPT oder sowas. Nee, aber gut. Ist angesprochen, der Link ist hier in Zeile 222 zurzeit. Und wir haben im RT, im Request Tracker keine Sachen, die im Moment offen sind, soweit ich weiß. Ist alles abgearbeitet. Sonstige Themen. Webseite hatten wir. Ah ne, Webseite hatten wir noch nicht. Da war das Thema Scali möchte Obdachlosentaxi etc. machen. War nicht das, was ich meinte mit Webseite eben. Webseite ist, schiebe ich nochmal das von 37,38 hoch eben. Moment. Wirst auch langsam müde, ne? Von 37,38 in 230 hochschieben? Ja, habe ich gerade. Ach, die von Zeit, 237, ja, ja. Alles klar. Und zwar war da einmal ein Arbeitstermin, jetzt nochmal festmachen. Die beiden, die sich da treffen wollten, auch schon während der letzten Woche nochmal kurz, waren der Patrick und ich. Wir haben es nicht geschafft, beziehungsweise ich habe es nicht geschafft. Kriegen wir da noch was hin vor Weihnachten, dass wir uns da nochmal treffen, entweder Real Life oder Humble? Und, ja, müssen wir. Also, das ist echt laut, eine Riesenbaustelle. Wer hat Zeit, mit an der Webseite noch zu arbeiten? Da müssen die Andreas da? Sachen Infos von der Fraktion neu verlinkt werden. Da müssen neue, da müssen die Vorstände rein. Die AV Pampa muss da unbedingt drauf. Da ist also einiges. Ja. Ich bin nämlich auch nicht dazu gekommen. Der Infosock ist aber leider nicht da. Insofern lass uns was ausmachen, dann gucke ich, dass ich den irgendwie noch erwische. Vielleicht derzeit. Okay. Ja, ich habe jetzt selber gar keinen Kalender offen. Moment mal. Kurze Frage dazu. Ist das eine reine Tätigkeit, Sachen einzupflegen oder geht es da um grundlegende Veränderungen im Code? Nee, eigentlich ist es auch sicherlich einige Sachen einpflegen. zum Teil gucken, wie können Sachen mit Fotos etc. eingepflegt werden, weil das nicht so einfach ist in dem Theme, wie es jetzt da ist, weil da halt hinter zum Teil noch Code steht und es noch immer nicht hundertprozentig klar ist. Nein, das ist schon geändert worden, okay. Aber wir brauchen noch einen Zugang auf den FTP. Genau. Da wollte sich Infosocket drum kümmern. Und irgendwas stimmt mit dem Cache noch nicht. Also dauert sehr lange, bis Bilder sichtbar sind. Sonst hätte ich mich angeboten, aber das bringt dann wohl, glaube ich, nichts. Naja, ja, ich sehe, der Unterschied ist auch wieder weg. Der hatte nämlich eigentlich auch da, glaube ich, komplett Zugriff drauf mal, ne? Auch serverseitig oder so. Nee. Okay. Nee, der Andot und der Martin Braun. Nee, müssen wir gucken. Also, ich würde sagen, Scully, wenn du Lust hast, hilf uns bei dem AV-Pumper-Text. Also da brauchen wir noch irgendwie eine Ankündigung, beziehungsweise da soll dann irgendwann auch die Liste von Kandidaten rein und so weiter, dass da das schon mal beworben werden kann und so. Und Termin und so weiter, was dazu alles gibt. Also da können wir auf jeden Fall auch textliche Hilfe gebrauchen. Okay, dann sehe ich jetzt hier, ja. Dazu ist schon was angelegt im Pad, ne? Weiter geschaut. Ja. Will ich mal da reingucken und dann schauen wir mal, wie bringen kann. Gibt im NRW-Presse-Piraten-Pad gibt es eine Seite, die heißt irgendwas mit Webseiten. Warte, ich suche mal. Jetzt mal angehen. Ich habe aber eben noch die Sache hier fertig mit dem. Also Patrick, ich trage mir jetzt mal einfach für mich morgen 16 bis 18 Uhr mal ein. Quasi so am späten Nachmittag. Das, ja. Geht bei dir gar nicht. Da würde ich mir mal einen Überblick nochmal genau beschaffen. Und vielleicht lass einfach uns kurze... morgen Mittag mal telefonieren, weil meine Kurzzeit morgen Plätzchen backen in der Schule und ich weiß noch nicht genau, wie lange das geht. Das erfahre ich morgen früh, weil ich die dann zur Schule bringe und die Lehrerin einfach frage. Und das entscheidet sich, in welchem Zeitraum ich dann Zeit hätte. Okay, dann würde ich mich freuen, wenn du mich kurz einfach anrufst. Mach ich. Okay, dann kommen wir jetzt hoffentlich bald dem Ende zu. Facebook-Seite, PM. Ja, ich glaube, es gab eine PM zu dem 12-12 Fußball. Gibt es da irgendein Feedback aus der Presse? Haben wir da was erreicht? Weiß da jemand was? Achim, weißt du da was zu? Nein. Nach meinem Einschätzung her und wie ich das so überall mitgenommen habe, ist das Thema ziemlich untergegangen. Es geht darum, die Stadionkiste an Tor nicht alle seine Rechte abzugeben, ne? Es geht um das Stadionpapier von der DFL, was letzte Woche verabschiedet wurde. Da haben wir Fan-Hearings im Landtag gemacht und das auch mit PMs auf bundesweiter Ebene und auch in den einzelnen Bundesländern. Es wurde ziemlich oft und viel rausgeschickt. Ich habe aber auch nichts gesehen. Okay. Nächster Punkt noch, Untergruppe Agenda Setting. Das weiß ich nicht. Das ist auch, glaube ich, aus dem letzten Mal reinkopiert. Da hat aber schon jemand dahinter geschrieben, Meeting gab es schon. Gestern ja, musste der Radbett mal was zu erzählen. Ich war gestern zu fertig. Ich habe nur kurz reingehört und dann war ich zu blöd. Ja, wir waren da nicht besonders viele. Wir sind größtenteils zu dem Entschluss gekommen, dass wir Kampagnen zukünftig vordringlich wieder zu netzpolitischen Kernthemen fahren sollten und eigentlich zu wenig mehr, weil wir auch die jetzt da waren, sich auf technischer Seite noch zu wenig auskannten mit Sachen wie die Packet Inspection und Freiheit im Netz und was das da alles dranhängt. Wir wollten da jetzt dann erstmal unsere Kenntnis vertiefen. Und haben wir verschiedene Sachen ein bisschen formuliert, teilweise versucht mal ein bisschen nach dem Konzept von der Nina zu arbeiten, aber wir waren noch zu wenig und es war relativ spät. Okay. Okay. Wir werden uns auf jeden Fall morgen mal den Amelia Mumble geben und dann schauen wir mal. Okay, jetzt war ja, soweit ich weiß, der Patrick hatte sich eben bereit erklärt, dafür morgen schon was zu starten. Das hört sich jetzt auch an, als würde man da vielleicht das ein oder andere, weiß nicht, was da gesagt wurde, vielleicht auch mit rein können schon noch in den mal reingucken. Adventspost für morgen. Ihr könnt mal reingucken, ich habe ab Zeile 550 jetzt schon einiges zusammengetragen und mal so zusammengefasst. So sind bestimmte Punkte zu netzpolitischen Themen, die ich mal so aus dem Kopf und aus Wikipedia Robmord kopiert da reingehauen habe. Ich brauche gleich auch erstmal eine Pause und kann dann vielleicht später oder auch morgen früh nochmal kurz irgendwo reingucken da ins Pad. Okay, aber damit zu dem Punkt auch erstmal, würde ich sagen, oder gibt es da noch Fragen zu dem Agenda-Setting-Meeting von gestern? Gut, dann letzter Punkt von heute auf der Liste ist der Rheinland-Tag in Pulheim. 19.01.2013. Ich weiß nicht genau, wer es gepostet hat. Volker oder der Wutze vielleicht? Okay, scheint niemand mehr jetzt im Kanal zu sein, der dazu was Näheres sagen kann. Ich klicke mal eben auf den Link. Ich kann insofern das etwas sagen, weil ich bei den Vorbereitungssitzungen teilweise dabei gewesen bin. Das sollte an und für sich ja irgendein im Endeffekt Großtreffen, Großstammtisch fürs Rheinland werden, ist aber jetzt durch die Nähe zur AV Pampa in erster Linie angedacht als eben große Grillveranstaltung für Rheinland-Kandidaten plus andere, weil natürlich sofort Kritik kam. Das kann man ja jetzt nicht sozusagen auf das Rheinland beschränken, also es ist offen für alle und dementsprechend kann es durchaus sein, dass ein Großteil der Kandidaten, die auf der AV Pampa auftreten wollen, dann auf dem Rheinland-Tag auch schon da sind und dann wird es allerdings auch schwierig, an einem Tag das zeitlich zu managen, wie man da ein vernünftiges Grillen machen will, was eben auch funktioniert, weil einfach dann zu viele Leute in zu kurzer Zeit irgendwie drankommen müssen. Und weil man total seriös ist, sitzen auch gleich zwei Leute aus der Orga zufällig auf der Kandidatenliste. Gong, gong, gong. Ja, da ist immer die Frage. Ich habe nämlich auch, das hat zwar jetzt genau mit dem nichts zu tun, aber ich glaube, in Münster ist auch ein Grillen öffentliches irgendwo, was. Am 6.1. ist das vorgesehen, ja. In Steinfurt. Und da es natürlich relativ kurzfristig ist und eben ziemlich weit im Nordwesten von Nordrhein-Westfalen, ist da eher damit zu rechnen, dass in erster Linie die Münsterland-Kandidaten vielleicht aus OWL oder aus dem Ruhrgebiet noch ein paar dazukommen. Aber da denke ich mal, wird das sich eher um die Zahl, sagen wir mal, maximal 20 drehen, während der Rheinland-Tag gerade bei dem üblichen Übergewicht von Köln und Co. wird eher dann die Position sein, wo fast alle dann auftreten werden. Okay. Dann würde ich sagen, dann müssen wir es auch mit reinnehmen, mal in die nächste Sitzung, das vielleicht dazu notieren. Und denn da können wir ja jetzt hier nicht mehr zu sagen, vor allem, weil wir nicht wissen, wie das genau dort weiter gedacht ist. Ich würde vorschlagen, das nehmen wir mit in die nächste Sitzung. Und frage dann nochmal in die Runde. Hat jemand dazu noch Bemerkungen oder noch ein Thema, was wir jetzt noch nicht ausführlich genug behandelt haben, beziehungsweise noch was ganz Schnelles, Letztendliches, was noch mit auf die Liste muss für heute. Also ich bin jetzt gerade nochmal von Bauen und Verkehr hier zugekommen, weil ich gerade noch unterwegs war. Also wir haben noch keine Neuigkeiten in Bezug auf irgendwelche Aktionen gegen Toll Collect. Insofern warten wir da noch und würden da jetzt kurzfristig nochmal dann reinschneiden, wenn sich da was tun würde. Ja, super, vielen Dank. Da haben wir nämlich ziemlich am Anfang genau auch schon drüber geredet. Ab Zeile 69 kannst du nachlesen, was wir nochmal kurz zusammengefasst haben. Perfekt, ich sehe auch gerade, da wird auch schon wieder weiter protokolliert oben, dass du nochmal kurz das Update gegeben hast. Ja, ich freue mich, wenn von euch einer dann sich dazu nochmal meldet und dann kann man es jederzeit quasi mit dem alten verknüpfen und nochmal als NRW-Ding raushauen. Ja, genau. Ich war vorhin einfach noch unterwegs und hab's ein bisschen verpennt. Kein Problem, perfekt. Nochmal als letzte Frage. Noch ein anderer Punkt oder dazu noch was? Ich hätte nur noch eine kurze Ergänzung zu den sehr ausführlichen Zeilen heute zum Gespräch AGÖA und Fraktionen. Kann das alles so nachvollziehen, wie es da drin steht. Meine Ergänzung wäre noch, dass es mich etwas gestört hat, die Fluktuation eines Teils der Abgeordneten, die dann zwischendurch raus und rein gingen. Am Anfang war ja Simone sehr vorbildlich, dass sie eben gesagt hat, ich muss um 3 zu einem kurzen Interview weg. Also das war dann auch eine Geschichte, auf die man sich einstellen konnte. Aber Dirk und andere liefen dann ja mehr oder weniger mehrfach raus und rein, zum Teil auch für eine Viertelstunde, 20 Minuten. Und bis auf den harten Kern von immerhin etwas mehr als der Hälfte fand ich da schon etwas unruhig und machte auf mich auch den Eindruck, als wenn eben einige das nicht ernst nehmen können, diesen Termin. Ja, finde ich einen guten Punkt. Ist mir auch aufgefallen. Ja, vielen Dank. Nochmal eine allerletzte Frage. Gibt's noch? Wir haben eine Menge von heute, ne? Allerletzte Fragen. Ja, ist ja. Ich werde die auch so lange wiederholen, bis sag mal, ein paar Sekunden nichts kommt. Ich kann es natürlich auch abkürzen. Aber nee, manchmal ist ja wirklich so, da fällt noch was ein und dann ist man nicht losgeworden. Das, was im Chat steht, da läche ich einfach mal drüber. Paki, danke dir. Das muss man auch manchmal abends. Und ja, würde dann die Sitzung um 0.32 Uhr am 19. quasi beenden und würde, ups, ja, das hätten wir vielleicht vorher noch machen sollen, den nächsten Termin. Also mache ich sie nochmal kurz auf. Ich glaube, es hat noch keiner aufgehört aufzunehmen. Nächsten Termin. Es wäre natürlich möglich, das nächste Woche am ersten Weihnachtsfeiertag abends zu machen. Ja, wir trennen Politik und Religion. Hau rein. Es kann natürlich sein, dass viele da einfach gar nicht da sind. Ich kann es von mir selber Motto, noch die AGÖA ist sagen. Knallhart. Wir feiern Weihnachten durch, auch voll mit Sitzung. Klar. Nee, ich bin wahrscheinlich nicht da. Okay. Ich meine, ich weiß, wie gesagt, noch nicht hundertprozentig, wo ich an dem Abend bin. Es kann tatsächlich sein, dass ich bin und wir kurz eine Sitzung aufmachen, 10 Minuten alles verschieben und dann wieder zumachen. Aber ich kann es von mir aus nicht sagen und ich weiß nicht, wie es bei den anderen aussieht. Was haltet ihr davon? Mir ist es egal, aber ich finde es erstaunlich, dass du vorher schon weißt, dass du nicht weißt, wo du sein wirst. Ich weiß sowas immer erst am nächsten Morgen nicht mehr, wo ich vorher war. Sehr gut, das vielleicht habe ich es auch ein bisschen wirr ausgedrückt. Ja, weil dann wäre die nächste Möglichkeit natürlich dann, dass dann am, und jetzt ist es dann der erste, der nächste, oder? Dienstag ist der zweite. Nee, es wäre der 1. Januar. Stimmt, ist der erste. Ach, das ist doch schön. Und da ist die Frage, Tage vor meinem Geburtstag, juhu. Ist das so viel sinnvoller? Ich meine, wir können natürlich jetzt einfach mal den ersten fix reinstellen. Und gegebenenfalls nochmal laut aufrufen dann zu einer Sitzung tatsächlich dazwischen, dass sich Leute vielleicht zusammenfinden hier eigentlich, einfach wenn es notwendig ist, zu bestimmten Punkten noch. Achim war jetzt ein bisschen ruhig, ich weiß nicht, ob du noch dran bist. Ja, ich bin heute da. Du da was gegen, wenn wir sagen, nächste Sitzung ist am 1. Januar? Tja. Ja. Mit dickem Kopf. Weil lieber dann am 8. erst und 3 Wochen Pause. Also oder? Ich wäre lieber dafür, zwischendurch mal so eine außerordentliche zu machen an einem Wochentag. Wie es gerade passt, ne? Ja, wie es gerade passt für den Fall, dass Dinge mal aktuell zu besprechen sind und alles andere verstärkt über die Mailingliste. Ja, aber dann bist du am 1. und am 1. gar nicht, erst am 8. wieder. Ja. Ja, wir müssen eine Sache auf jeden Fall vorher wahrscheinlich noch machen, das ist weitere Vorbereitung für die Aufstellungsversammlung. Aber also 1. Januar glaube ich nicht, dass das bei vielen Familien durchzukriegen ist. Okay. Dann machen wir es tatsächlich mal so, schreiben wir einfach... Sonst stimmt doch in der Runde einfach eben ab. Machen wir es nochmal hier im Pad vielleicht. Den 25.01. und 8. rein und eine kurze Zustimmungswahl mit plus 1 daneben, wer an dem Tag eine Sitzung machen möchte. Und dann wählen wir den Tag, der die meisten plus 1 gleich hat. Und man kann mehrere Stimmen abgeben. Also man kann eine plus 1 für jedes Ding abgeben, wenn man will. 25.12. und 1.1. und... Ah, danke. Mündlich machen. Nur Plus oder auch Minus? Ja, ich würde sagen nur Plus. Weil das tut's ja dann auch nichts. Wenn jetzt einer bei allen drei Punkten ein Plus macht, hat er gleich eine Diskussion über das Thema Enthaltung und Approval Voting. Achso, ich habe sogar Einsen gemacht. Meine Einsen mache ich wieder weg. Genau, man braucht ja keine Eins. Ich möchte kumulieren. Okay. So, dann haben wir jetzt den 8. Da sind mehr. Der gute Frage eigentlich heißt, dass wir machen am 1. und am 8. Wenn alle gleich viele kriegen, machen wir halt immer eine. Genau, aber am 8. Ich habe mal mehr. Noch spontan dazu gekloppt. Spontan, wir machen einfach weiter bis zum 8. jetzt, meinst du? Bleiben wir jeden Tag. Okay. Wir machen bis zum 8. jeden Tag. Ja, wir hören gar nicht auf. Gut, also hier würde ich sagen, der 8. gewinnt. Wir nehmen jetzt den 8. Und wie Achim es gesagt hat, zwischendrin auf Mailinglisten mit gegebenenfalls dann einer kurzfristigen Einladung, Tag oder ein paar vorher für den Abend, gegebenenfalls auch für den 1. Aber das ist ja kurzfristig machbar. Also lassen wir den 8. drin stehen und Schließung der Sitzung nochmal verändern, kurz auf 0.37 Uhr. Genau. Und vielen Dank zusammen. Und eine schöne und gute Nacht. Ich werde jetzt hier vielleicht noch ein paar Minuten drin sein. Dieses Musikstück ist Creative Commons von Matthias Westlund. Für nicht kommerzielle Verbreitung Remixes erlaubt unter gleicher Lizenz. Vielen Dank hierfür.